Laborarbeit, das ist das Thema der 17. Bienengespräche. Laborarbeit im Sinne von Honiganalyse und der Analyse nach Krankheitserregern. In zwei Teilen also die Bienengespräche Nummer 17. Bienengespräche, die 17. Ausgabe, heute zum Thema Laborarbeit, die Honiganalyse und ja, die Analyse, ob es irgendwelche Keime und Erreger gibt, die unseren Bienen schaden. Ich bin zu Gast in Graz am, wie sagt man, beim Steirischen Imkerverband. Landesverband für Bienenzucht. Beim Steirischen Landesverband für Bienenzucht und draußen steht Imkerschule auch noch dabei. Genau, also das ist so unsere Firma oder unser Zentrum für unsere Mitglieder setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Also wir haben einen sehr starken Fokus auf die Ausbildung unserer Imker und dann decken wir aber auch alles für den Imker ab im Bereich des Einkaufs, also unser Handel. Dann decken wir auch eben die Qualitätsuntersuchungen und die Untersuchungen auf Bienenkrankheiten ab bei uns im Haus und auch ein wichtiger Punkt ist die Zucht. Und Andreas Fritsch, du bist Laborleiter. Genau, ja. Seit circa 10 Jahren bin ich Laborleiter und vorher war ich auch 4 Jahre unten im Handel tätig. Und beim Straßenschild steht auch noch Online-Shop dabei. Genau, das war auch mein Steckenpferd, da habe ich gesagt. Also es gibt noch nicht so viele gute, funktionierende Online-Shops, wo man Honig kaufen kann. Der Versand ist ja problematisch. Mhm. Und wird jetzt mittlerweile schon sehr gut angenommen. Wir haben auch das Glück, dass wir schon von jeher die Top-Domain haben, www.honig.at. Und auf das hin habe ich gesagt, diese Webseite gehört besser genutzt als mit nur ein paar Basisinformationen. Ja, ja. Ja, zuerst einmal ein Dank an die Hörer, weil ich habe nämlich gefragt, ob jemand mitzahlen würde für Zugfahrkarten, dass ich ins Land hinausfahren kann und dass ich heute jetzt da in Graz bin, ist auch wirklich darauf zurückzuführen, dass ich einfach jetzt die Zugfahrkarten finanziert habe durch Hörerbeteiligung. Das heißt, ja, super, vielen Dank. Und diese 17. Bienengespräche werden wir zweiteilen. Also eben im ersten Teil mit dir, Andreas, wo wir dann über die Laborarbeit sprechen werden. Jetzt dann mit dem Schwerpunkt Honiganalyse, wie das genau geht und was man da alles machen kann. Und im zweiten Teil fahre ich dann wieder zurück zur AGES nach Wien und dort schauen wir in ein Labor, wo es dann um die Krankheiten geht, um die Bienenkrankheiten als Schwerpunkt. Das heißt, wir können uns das ein bisschen sogar auseinanderteilen. Ja, ich glaube, die Qualitätsuntersuchung ist ja auch ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Österreich ist sicher Vorreiter oder sehr gut aufgestellt in der Qualität beim Honig gegenüber anderen Ländern. Wir haben sowieso vom österreichischen Honiggesetz sehr strenge Kriterien und seit wir also diese Imker, diese Untersuchungen immer mehr annehmen, kann man auch statistisch das prozentuell erfassen, dass so gut wie jedes Jahr natürlich mit ein paar Ausrutscher die Qualität sogar noch verbessert wird für die Imker. Also Ausbildung macht auch doch schon viel aus, dass die Qualität gesteigert wird. Also man kann nicht immer sagen, der Imker hat keinen Einfluss auf die Qualität, weil das sind die Bienen, das stimmt so eben nicht. Also das kann man auch im Labor dann nachweisen, dass das sehr stark verbessert worden sind, alle Werte, die einen Qualitätshonig ausmachen. Also Bienen zu halten ist ja eine Sache, gut für die Bestäubungsleistung einer Landschaft, aber es geht ja letztlich um das Produkt und Produkt ist Qualität. Je besser der Honig ist, desto besser ist das Ganze. Genau, das ist also sinnvoller ist das, was wir da machen. Würde ich auch so sagen. Man kann zum Beispiel, man kann ja sagen, der Honig schmeckt einem nicht, aber jetzt nicht aufgrund, weil er vielleicht schlechte Laborwerte hat, sondern weil es einfach von der Sorte her nicht passt. Aber da kann der Imker auch gewissen Einfluss nehmen, wo er hinwandert oder wann er seine Einheiten runternimmt zum Schleudern. Aber die anderen Sachen, da hat er natürlich Einfluss. Die Hygiene, das wird auch seit einigen Jahren schon auch gefördert. Das nennt sich die Kleingeräteförderung, wo der Imker bis zu 48% vom Einkaufspreis auf Edelstahlgeräte, Schleudern, Edelstahltöpfe bekommt, weil da war auch ein großer Nachholbedarf im Bereich der Hygiene. Also früher hat der Imker gern irgendwo in einem feuchten, vielleicht sogar schimmeligen Keller irgendwo eine alte Aluschleuder gehabt und das wirkt sich dann schon auch auf die Honigqualität aus, wenn man da nicht optimales Material hat. Was ist denn die Honigqualität in diesem Fall? Das, was ich schmecke oder das, was das Labor misst? Ja, also gerade das ist auch das Spannende bei der Honigqualität zu untersuchen, dass man das nicht auf die Laborwerte allein beziehen kann. Also da haben wir auch das Glück, dass wir im Haus 5 Top-Verkoster haben, also die entweder schon Jahrzehnte Erfahrung haben oder so ich zwar erst seit 10 Jahren, aber in den 10 Jahren schon 10.000, 15.000 Honige verkostet hat und somit schon ziemlich viel Ahnung hat, ob der Honig jetzt nicht mir schmeckt, sondern ob er zu den Laborwerten passend schmeckt. Das ist das Entscheidende, wo man auch oft noch ein Streitgespräch mit den Imker hat, wo er sagt, schauen Sie, diese Werte sind ja alle toll. Warum schreiben Sie da dann, der Geschmack ist atypisch, da ist was metallisch, schmeckt unreif. Das ist halt jahrelange Erfahrung noch dazu. Und wenn es dann wirklich zum Streit einmal wird, dann könnte man das auch mikroskopisch anders noch nachweisen. Also, aber allein so von unserer Verkostung im Haus, es wird immer nur zu zweit verkostet. Also, dass man nicht sagt, das ist von einem so eine Entscheidung, da hat man einen schlechten Doppel verkostet, weil da hat man ja keinen Laborwert dazu bei der Verkostung. Das ist dann ja, wie man das empfindet, ob das passt zu den Werten. Und darum wird das immer mit 2 Leuten verkostet. Und wie ist es, wenn man 10.000, 15.000 Honige verkostet in deiner Laufbahn bisher? Schmecken die dann eigentlich dann irgendwann alle gleich? Oder lernt man dadurch wirklich zu differenzieren und du kannst relativ schnell sagen, wo sich dieser Honig befindet? Also spannt sich da etwas, wie wenn man mit der Lupe reinschaut, auf? Genau, also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang keinen Honig verkosten würde, dann hätte ich wieder anfangs Probleme, das zu differenzieren. Auch diese Ausdrücke, die man dann verwendet, wie das schmeckt, das wird auch, da bin ich auch in diesem Forum oder in dieser Verkoster-Jury dabei jedes Jahr, wo wir uns weiterbilden, wo wir sagen, auch diese Wortsprache übernehmen, wie wir man schmeckt etwas und man kann aber nicht sagen, was es ist. Und da gibt es diese Sensorik-Schulungen, was von Herrn Niklas, unserem Honigreferenten in Österreich, jedes Jahr gemacht werden und da wird jedes Jahr weiterentwickelt. Auch das Vokabular? Genau, also so ein bisschen. So wie der Weinbauer, da schreibt ja drauf, da hat man dann irgendwas, die tollen Geschmacksnoten noch Paprika und ich weiß nicht was alles. Und die haben das schon viel früher genommen, um das besser ihr Produkt zu vermarkten. Und da sind wir jetzt aber auch aufgesprungen und haben jetzt auch eine Farbtafel entwickelt, wo wir dann sagen können, das ist nicht nur ein heller Honig oder da sagen wir, der ist Champagnergelb oder der typische Tannenhonig in der Steiermark ist dann Kürbiskernölfarben. Also da haben wir jetzt edlere Namen und auch selbst... Komm mal ruhig. Es kommen da jetzt immer wieder Leute bei der Tür rein, bringen da Backerl, ja? Ja, weitere Honige zur Untersuchung und zur Analyse. Es reißt noch immer nicht ab. Ich meine, man muss es auch wirklich beschreiben, wir sind im Labor, also hinten macht es ein bisschen klick, klick, klick. Da rührt gerade in einem Becherglas etwas. Eine Honiglösung, ja. Eine Honiglösung. Es stehen Eporetten und Honiggläser herum. Also herum, das ist so beliebig, sie sind aufgereiht in voller Ordnung. Und hinter uns Regale mit Nummern und wirklich Honiggläser, Honiggläser, Honiggläser. Was sind das? 250 Gramm Gläser oder 500? Ja, wir haben einmal nicht aus Gier, weil wir dann irgendwann nach einem halben Jahr aus diesen Honigen nicht wegwerfen, sondern eine Backhonigmischung machen, haben wir mal aber eingeführt, um dieses Vergleichen der Farben, was auch ein Kaufkriterium bei meinem Kunden ist, der Waldhonig, der soll dunkle Farbe haben. Mhm. Wenn wir dann diese Reihe dann aufbauen, wenn wir dann verkosten, dann wird auch die Farbe dazu eingetragen und darum haben wir gesagt, es lässt sich fairer vergleichen, wenn jeder das gleiche Glas in halb Kilo hat und der wird auch von uns ein halbes Jahr aufbehalten, die Probe. Wenn es wenn einer noch Antibiotikumrückstände haben will oder reklamiert, mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist, darum wird der Herr aufbewahrt. Darum stehen hier jetzt ungefähr 1600 Honige, was von halbem Jahr hereingekommen sind zur Analyse. Und dieses Aufzoomen ist, also praktisch du spürst und schmeckst einmal von deiner Wahrnehmung her viel feiner abgestuft und du weißt, wo sich dieser Honig befindet. Naja, diese typische Herkunftsanalyse, also zu sagen, das ist jetzt die Region Oststeiermark oder der andere Honig ist doch Oberösterreich, das ist noch ein bisschen schwierig. Das haben wir auch probiert zu entwickeln. Da gibt es Tendenzen, aber die sind noch eher im gröberen Raum. Okay. Aber gut, so gerade die Steiermark, muss ich jetzt hervorheben, hat doch sehr spezielle Honige, aber auch sehr sind auch beliebt, aber wo man wirklich sagen kann, das ist typisch aus einer Region. Also das geht eben der Kastanienhonig, der mehr in der Weststeiermark zu Hause ist, und dann diese harzigen Waldhonige, die jetzt da im Weizer Raum auch vermehrt sind. Und im Feldbacher Raum haben wir meistens also diese Lindenhonige. Also da sind wir schon ziemlich breit aufgestellt an guten Honigen. Aber von deinem Schmecken her, kannst du so differenziert eben auch wirklich wahrnehmen, worum es da geht? Genau, also ich schmecke schon sehr viele Sorten Honige raus, aber diese Qualitätsuntersuchung, die wir hier machen, ist jetzt keine Sortenbestimmung. Dazu benötigt man Pollenanalyse oder Zuckerbild. Darum, wenn mich der Imker fragt, dann verrate ich ihm, was ich alles rausschmecke. Aber bei der Etikettierempfehlung für den Honig gehe ich auf Sortenhonige meistens nicht ein, weil ich unterschreibe dir dieses Protokoll, und nur weil ich empfinde, da ist jetzt sehr stark ein Eintrag von der Himbeerblüte vorhanden, gebe ich trotzdem nur die Empfehlung als Blütenhonig. Aber wir können wirklich schon sehr viele Sorten eben auseinanderhalten. Also ich habe bis vor 2 Jahren Honig beliebig gegessen, jeden, den ich gekriegt habe, und seit wir eben das erste Mal selbst einen Honig haben in Wien aus dem Belvedere, botanischer Garten, der ziemlich vielfältig so daherkommt, beginnt es auch bei mir, dass ich Unterschiede im Honig schmecke. Ich finde es einfach sehr interessant, wenn man das einfach kennenlernt, dass das einfach mitkommt, dass dann der Honig von der Oper, wo die Kollegin Bienen drauf hat, schon wieder ein bisschen anders schmeckt. Und natürlich auch der Honig meiner Heimat in Oberösterreich eben. Und dass ich da Unterschiede erkenne. Wie sind das dann mit den Laborwerten? Du sagst, manchmal ist es ablesbar, auch von den Laborwerten. Manchmal ist es... Genau, manchmal ist es eindeutig, da passt alles zusammen. Da hat man beim einen Honig, der eine helle Farbe hat, oder sagen wir jetzt Champagnergelb, um die neuen Begriffe zu verwenden, der auch typische, diese lieblichen Aromen hat, wo man sagt, das ist ein Obstblütenhoniggeschmack, also jetzt für mein Empfinden. Da passt dann zusammen, da sagt man, der pH-Wert ist typisch für ein Blütenhonig, also im tieferen Bereich. Blütenhonige sind chemisch gesehen saurer als wie Waldhonige oder Tauhonige. Da passt das alles zusammen. Ja. Aber gerade, oder ein Kastanienhonig ist auch sehr leicht zu erkennen an der Bitterness, an diesen vielleicht auch ein bisschen rauchigen Aromen. Also, und extrem hohe Leitfähigkeit. Der Kastanienhonig ist eigentlich der Honig mit der höchsten Leitfähigkeit. Was aber nicht heißt, dass praktisch die Bitterheit von der Leitfähigkeit kommt. Nein, aber der hohe Mineralstoffgehalt vom Blatt, also von Blatthonig, von Kastanie, von den extrafloralen Blattachseln, sagt man da, wo die Biene das gewinnt, da ist das erkennbar. Oder die dunklen, leicht harzig schmeckenden Waldhonige, da passt das meistens auch alles zusammen, das Bild. Jetzt habe ich schon zwei Messgrößen gehört. Das eine ist der pH-Wert, also Säure-Base, und 7 ist Wasser, also neutral. Honig bewegt sich dann um 4 herum, sagt man so. Also der Blütenhonig geht bis 3,5 ungefähr runter, bis 4,3 pH-Wert. Im sauren Bereich ist es ist immer, also das vermutet ja so einer nicht, wenn man sagt, der Honig ist süß, warum ist der jetzt im sauren Bereich? Und der typische Waldhonig ist jetzt im Bereich so ab einem pH wird von 4,5. Und da kann man dann aber auch leicht nicht nur vom Geschmack differenzieren zum Tannenhonig. Der Tannenhonig hat noch höhere elektrische Leitfähigkeit wie der Waldhonig. Das ist jetzt die zweite Größe, die elektrische Leitfähigkeit. Genau. Also die wird bestimmt, also wenn keine Ionen drinnen sind, dann wird nichts geleitet. Genau, das heißt, es ist 1 durch Widerstand, ja. Also der Widerstand kann man sich eher was vorstellen. Es müssen also leitfähige Stoffe vorhanden sein. Ja, dann, und da ist es eben entscheidend. Und darum werden auch viele Honige bei uns untersucht, weil das mit der Etikettierung wichtig ist, weil eben der Gesetzgeber in Österreich sagt, wenn man eine Leitfähigkeit von über 800 Mikrosiemens hat, dann darf man nicht mehr Blütenhonig draufschreiben, sondern dann ist der Honigdauanteil so hoch, dass man eben von einem Honigdauhonig, Waldhonig oder Blatthonig spricht. Weil eben ein Waldhonig eine andere Leitfähigkeit hat, eine klar ersichtlich andere Leitfähigkeit als Blütenhonig. Ja, aber da kommen wir jetzt zur Problematik der letzten Jahre, und speziell in der Steiermark, wird was mit der Klimaveränderung ziemlich sicher zu tun haben. dass wir vor 10 Jahren das noch ganz leicht mit diesen Kriterien einteilen haben können. Der helle Honig war der Blütenhonig mit 400 Leitfähigkeit, dann hat es so Mischungen gegeben, wo man den Blütenhonig nicht rausgeschüttet hat, dann war ein leichter Waldhonig-Eintrag dazu. Das waren dann die Waldblütenhonige, die waren dann zwischen 500 und 900 Mikrosiemens. Und dann waren eben die Waldhonige und die Kastanienhonige über 800. Und jetzt seit ein paar Jahren hat sich das aber alles ein bisschen verschoben. Da haben wir jetzt auch einerseits in typischen Waldtrachtgebiete, wo immer der Imker einen guten Waldhonig gesteuert hat, durch die Windbrüche, die nicht mehr so aufgeforstet wurden wie früher. Früher war das, glaube ich, gesetzlich sogar gefordert. Diese Himbeer-Brombeerschläge und die Honigbiene ist ja Blütenstein. Wenn sie sich mal auf was eingeflogen hat, dann bleibt sie dem ziemlich treu. Und dann ist diese Himbeer-Brombeerblüten so attraktiv, dass sie dann die Laus im Wald eigentlich vernachlässigt, dass dann der Imker sagt, er hat da eigentlich immer seinen Waldhonig und dann sagt das Labor, ist aber der Himbeerhonig drückt die Leitfähigkeit, er darf nicht mehr Waldhonig draufschreiben. Und die andere Problematik ist dann auch, zum Beispiel der BRK-Horn ist vermehrt worden, der hat eine sehr hohe Leitfähigkeit. Das sind dann Honige, wenn ich das dir geben würde zum Verkosten, der ist hell, der Honig, der schmeckt aromatisch nach Blütenhonig, würde jeder sofort sagen, das ist ein guter Blütenhonig und die haben aber dann Leitfähigkeiten von 1100 Mikrosiemens. Jetzt was muss Waldhonig deutet? Genau, jetzt hat der Imker irgendwie ein Problem. Jetzt steht er am Markt und sagt, das ist ein Waldhonig. Und der Kunde erwartet beim Waldhonig einen dunklen, harzigen, kräftigen Waldhonig. Jetzt haben wir seit 2 Jahren eben gesagt, wir unterscheiden zwischen Waldhonig und Honigdahonig, obwohl jeder Waldhonige ein Honigdahonig ist. Und haben das auch in die steirische Honigprämierung aufgenommen, damit dieser Name langsam wieder publik wird und damit sie auch mit diesem Honig, der natürlich auch sehr gut schmeckt, aber eben nicht den typischen Kaufkriterien von einem Kunden entspricht, damit er da auch bessere Vermarktungschancen hat. Und das ist der Bergahorn? Oder? Ja, nicht nur. Das ist sehr schwierig, dass man das jetzt wirklich auf was festmacht, aber teilweise vom Geschmack her eindeutig auch erkennbar, zum Beispiel der Bergahorn. Und das ist Klimawandel, das heißt, dass auch diese andere Arten nachrücken in unsere Gegend? Ja, es oder? Muss sich anscheinend, dass die Zeiten, wo was dann Honig ein bisschen verschoben haben. Und eben das andere ist eben eine Gesetzesänderung anscheinend, was manche Parade-Waldhonig-Imker in der Steiermark betrifft. pH-Wert, Leitfähigkeit. Genau. Die Zähigkeit als Laie ist ja praktisch, wie sehr tropft der Honig. Das ist ja bestimmt durch der Wassergehalt. Der Wassergehalt, genau. Und das ist ja irgendwas, was der Kunde sofort auch feststellen kann, wo er sofort meint, das ist ein guter Honig von der Qualität und ein schlechter, weil er eben der Honig vom Brot rinnt oder nicht. Das ist eben durch die Messung vom Wassergehalt vom Honig. Ja. Und das heißt, er rinnt dann ab einem Wassergehalt von, glaube ich, der Qualitätshonig muss unter 18% sein oder 17%? Das Gütesiegel ist 17,5% oder niedriger, ja. Und da merkt man dann auch schon deutlich, dass der wirklich fest ist und nicht mehr vom Butterbrot rinnt. Ja, ist natürlich stark temperaturabhängig, aber wenn ich jetzt einen Honig habe mit 17,5 Wasser und der hat jetzt nicht wird gelagert bei knapp unter 20 Grad, dann ist das schon angenehm, wenn ich den aufs Brot streiche, ohne dass er mehr vom Brot rinnt. Und bei uns in Wien, also unser erster Honig eben heuer, war 18%, 17,5. Das lernt man erst in den Griff zu bekommen, glaube ich, mit der Erfahrung. Aber ich muss sagen, nachdem ich Honig sehr oft im Joghurt verwende, ist es mir wiederum eigentlich angenehmer, ja, wann der dünnflüssiger ist. Ja? Vielleicht sollte ich es jetzt nicht sagen, dass mit dem dünneren Honig, der hat auch seine Vorteile. Also gerade bei der Verkostung gehen diese Aromen viel schneller im Mund auf, wenn er ein bisschen dünnflüssiger ist, als wenn ich einen Honig habe mit 14,5 Wassergehalt, dann ist das am Anfang so wie ein Karamell im Mund und dann braucht man auch viel länger, um diese Aromen im Mund also zur Explosion zu bringen, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Und der Imker kann zwar beeinflussen den Wassergehalt, aber er ist natürlich auch nicht immer dran schuld, wenn er einen hohen Wassergehalt hat. Aber warum ist es eigentlich mit Qualität verbunden? Also ist es nicht nur die haptische Qualität des Butterbrotes, das man schief hält? Nein, das wäre ja, das hat schon einen ganz anderen Grund, dass je höher der Wassergehalt ist, desto gefährlicher wird es mit der Lagerung und mit der Gärung. Also gerade, ich sage unseren Kunden immer, je höher der Wassergehalt ist, desto wichtiger ist es bei der Lagerung, zum Beispiel in Hoppock, dass so wenig wie möglich Luft zwischen dem Deckel und der Honig so möglich voll sein, ja, luftdicht sein und so sauber wie möglich abziehen. Also diese Bollenteilchen, diese mikroskopisch kleinen und diese Wachsteilchen, die sind dann ein toller Nährboden für eine Oberflächengärung. Dann geht er wieder in den Sauer, der Honig. Ah, ja. Ich habe einmal in einem Fotolabor gearbeitet. Da durfte auch der Fotoentwickler nicht an den Sauerstoff kommen in den Fässern. Und da hat man Plastikkugel drinnen gehabt, damit die die Oberfläche immer abdecken. Mhm. Das macht man beim Honig eigentlich nicht, gell? Nein, aber wir empfehlen halt, wenn man merkt, dass der Hohpunkt nicht mehr so gut schließt, dann noch extra eine Runde mit Frischhalterfolie herum, weil man eben weiß, dass man länger einlagern will. Mhm. Ja. Ja, Wassergehalt hätten wir auch. Genau. Diese drei Sachen. Naja, und das andere wäre dann noch die Invertase-Aktivität, mit dem kann der Kunde und der Imker am wenigsten anfangen. Ja. Warte mal, lass mal geschwind. Invertase. Boah, da geht es wahrscheinlich um Zuckerarten, oder? Ja, um die Enzyme in Honig. Also, ach so. So entsteht ja Honig, dass der Nektar von Biene zu Biene weitergegeben wird, genau. Mit Enzymen angereichert wird. Genau, ja, das ist auch, was den Honig auch als wertvoll macht. Ja. Zu den Vitaminen und anderen Inhaltsstoffen, die natürlich in kleinen Mengen vorhanden sind, aber in der Mischung ist es ja dann ein Top-Produkt. Und das macht es eben aus, warum das besser ist als wie ein Haushaltszucker. Also diese Mischung, dieser Zucker und diese Enzyme und Aktivität, die dann im Honig vorhanden ist, das wird gemessen nach Siegenthaler. Genau, und das war dies, schon. Das ist auch ein Kriterium eben für Frische. Es gibt natürlich Unterschiede. Ein Akazienhonig hat nie diese Enzymaktivität wie ein Waldhonig. Es ist eben natürlich auch, wie bringt die Biene, von welcher Pflanze bringt sie den Nektar nach Hause? Mhm. Und ein anderes Kriterium ist auch, ist es eine Massentracht? Also bei Massentrachten bekommt man halt öfter mit, da wird das dann, kommt so viel Nektar auf einmal rein, da wird er dann nicht so oft von Biene zu Biene weitergegeben und wird auch bald einmal verdeckelt mit einer sehr dünnen Wachsschicht, weil alles schnell gehen muss. Da hat man dann meistens auch einen höheren Wassergehalt und die Invertase-Aktivität ist dann auch geringer. Aber kann ich sagen, dass die Invertase-Aktivität, die man da misst, eigentlich misst, wie sehr der Honig Honig ist? Also so dieses typische, genau, also Honigprodukt ist. Genau, ja. Also wenn man, hat es natürlich auch schon gegeben, dass das manipuliert wurde. Klar. Aber das ist eben ein Zeichen für Frische und was den Honig eben ausmacht gegenüber einem Produkt, ich will jetzt nicht die Auslandshonige schlecht machen, aber wo man nicht weiß, ob er nicht irgendein Zuckersirup zu stark reingemischt hat. Ich könnte so, praktisch Traubenzucker und Fruchtzucker zusammenrühren und ja, dann hätte dann dieselbe Zuckerhaltigkeit. Aber und keine dann fehlt mir diese Enzyme, diese Inhaltsstoffe, von was mir uns die Biene hinzugibt. Aber misst du bei dieser Messung dann einfach die Menge an Enzymen, die da drinnen ist, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Also, eigentlich schon. Ja, genau. Man sagt halt, in Österreich über 37,5 ist für Siegenthaler ist für ein Qualitätshonig. Okay. Und sortentypisch gibt es dann, also weiß man dann auch, dass ein Waldhonig oder ein Kastanienhonig eine höhere hat. Ist halt natürlich auch Bundesländer, die weniger Honig haben, also wo die Biene langsamer den Honig in den Stock bringt, zum Beispiel auch in Vorarlberg oder in Tiroler Raum, diese Honige haben immer sehr hohe Invertase-Aktivität. Aha. Aber die haben auch verschiedene Alpenkräuter, das kann man jetzt nicht auf irgendeine Pflanze sich fixieren, aber wo man sagt, das wird auch der Grund sein, warum die Invertase-Aktivität höher ist. Gibt es ja diesen Medical Honig aus Neuseeland, das ist Diese Manuka, der ist ja auch durch diese, gibt es zwar ein anderes Messverfahren, aber wo man auch sagt, der hat dann durch diese Enzymreichtum sogar heilende Wirkung. Und das kann man mit dieser Messung auch feststellen, dass er mehr Honig ist. Ja, die haben sich aber dann noch ein anderes, anscheinend ein Enzym rausgenommen, aber das nennt sich das MGO-Verfahren, das kann ich jetzt leider auch nicht weiter erläutern. Okay. Das ist für den dann so ein Wert, wo man sagt, der hat jetzt MGO 20 oder 30, wo man sagt, der ist jetzt noch besser von der. Man darf jetzt nicht so viel anpreisen, das ist ja so bei Honig, aber in der Medizin wird es auch schon für Wundheilung verwendet, wo man irgendwie keine Chance mehr hat, dass irgendein Antibiotikum hilft, ist man dann schon mit solchen Honigen zu Erfolg gekommen. Das ist ja schon, ich habe jetzt einmal Waben ausgeschnitten mit der Schere und habe mich dabei geschnitten, echt blöd irgendwie, Aber das war in Honig gebadet und in Honig getränkt, die Wunde. Genau. Das ist verheilt wie nichts. Man hat ja schon immer gewusst, dass bei solchen Wunden Zucker gut ist. Und dann aber noch diese Enzyme vom Honig, das ist natürlich ein gutes Produkt für Wundheilung. Und das war echt verblüffend, weil das so schön heilen hätte ich nicht erwartet. Und es ist aber auch so naheliegend. Also wenn man sagt eben, es hat in diesem Bienenstock, keine Ahnung, 35 Grad, es ist feucht, idealer Nährboden für Bakterien. Na klar, wenn dort der Honig gelagert wird, kann das nur ein Produkt sein, der Bakterien echt lässig abschüttelt. Also oder halt genau, und plus diese Verkittungen mit dem Propolis hat, genau, was dann noch zusätzlich macht, die Biene. Oder bei Fremdeindringlingen, Fremdkörper, wird das ja auch meistens mit Propolis überzogen. Genau, und das ist einfach schlüssig. Also es gibt ja viel, viel irgendwie so alternative Heilmethoden und trara, trara, Granderwasser. Aber darf man das, wird man da verklagt, wenn man sie lustig macht? Okay, weiß ich nicht. Aber es ist, na, da ist was nachweisbar. Da ist was nachweisbar, argumentierbar. Oder, ja, vielleicht wollen es die anderen auch nachweisen, aber hier ist es einfach nachweisbar, also dass das funktioniert, ja. Ja. Ja, und auch von der Logik her. Also die Logik ist einfach schlüssig. Ja? Also ja. Ist ja logisch. Das muss ja funktionieren, antibakteriell. Okay, dann gibt es doch auch noch so einen Wert, der sich erhöht, wenn der Honig zu warm ist. Genau, das ist ein Zusammenspiel, also von der Invertase-Aktivität, und das ist der HMF-Wert, Hydromethylfluoral. Mhm. Und dieser Wert ist eigentlich dann nur anzuschauen, wenn man eben der Verdacht hat, dass der Honig alt ist oder zu sehr erwärmt wird. Das sehe ich dann eben, dass die Invertase-Aktivität, die extrem hitzeempfindlich ist. Mhm. Also der Honig ist sowieso allgemein sehr wärmeempfindlich, dass sich eben bei starker Erwärmung das Zuckerbild zerstört. Das Wertvolle und die Enzyme, die das Eiweiße sind auch vorhanden und die Vitamine, die sind alle eben hitzeempfindlich. Mhm. Und wenn jetzt ein Honig eben eine niedrige Invertase-Aktivität hat und in säuerlicherem Milieu, dann ist es noch leichter, dass sich dieser Hitzeschädigungswert, dieser HMF-Wert erhöht und bildet. Und da sind wir in Österreich, glaube ich, sicher eines der strengsten Länder weltweit. Da sagt man dann, ab einem HMF-Wert von 10 ist es kein Qualitätshonig mehr. Bis einen HMF-Wert von 40 darf man ihn als Honig in den Handel bringen. Darüber muss man ihn schon als Backhonig deklarieren, weil er eben schon eine Hitzeschädigung hat, wo man sagt, zum Kekselbacken, wo ich sowieso den Honig heiß mache, ist es egal. Geschmacklich ist auch noch in Ordnung. Man schmeckt dann zwar, wenn der Honig eine Hitzeschädigung hat, dann geht das in malzige Aromen, so Zuckerwatte, Geschmack, Karamell, das kennt man dann auch. Die Farbe wird immer dunkler, also vielleicht probiert manchmal ein Imker seinen Honig ein bisschen dunkler zu kriegen durch kräftiges Erwärmen. Aber das war früher öfter der Fall, da sind sie jetzt meistens Imker schon gut aufgeklärt, dass das keine gute Idee ist. Aber das ist irgendwie so ein Dosimeter, also der es anzeigt, wie viel Hitze der Honig im Laufe seines Lebens schon gekriegt hat. Genau, ist natürlich auch wieder ein Unterschied zwischen Wald- und Blütenhonig, aber im Endeffekt kann man das ziemlich auf einer Gerade festmachen, dass man sagt, pro Jahr bei Nicht-Top-Lagerung baut er einen HMF-Wert von 3 bis 4 auf oder eben zum Beispiel bei 70 Grad Erwärmung über mehrere Stunden gibt es dann eigene Kurven, wo man sagt, das ist doch ein eindeutiges Kriterium, dass dieser Honig eben sehr alt ist, also einen Lagerschaden hat oder eine Hitzeschädigung. Und jetzt kann man ja den Honig, da steht ja am Etikett drauf, vorsichtig bei 40 Grad wieder flüssig machen. Das würde sich auch schon in diesem HMF-Wert niederschlagen? Na, nicht unbedingt. Also darum ist ja dieses vorsichtige Erwärmen bei den 40 Grad, wenn das jetzt nicht über einen zu langen Zeitraum ist, dann passiert da eben noch nichts. Ah, okay. Ja, also das sind, natürlich kann ich es messen im Labor, wenn ich den jetzt vorher, nachher untersuche, dann wird sie vielleicht die Invertase-Aktivität von 120 auf 117 niedrigeren Wert ergeben oder der HMF von 0,2 auf 0,3, aber das ist alles noch nicht relevant. Mhm. Auch dieser Melitherm, wo man eben durch ein Seiduch den Honig verflüssigt und gereinigt durchlässt, ist schon unzählige Male von vielen Labors eben untersucht worden, dass das so eine minimale Senkung dieser Werte ist, dass das ein gutes Produkt ist, ohne dass man Angst hat, dass man den schädigt. Mhm. Man weiß ja auch, dass man in einem Wasserbad die Wärmeübertragung besser stattfindet als wie in der Luft. Und da passiert es halt noch immer öfter, dass der Imker sagt, er hat ihn eh nur kurz im heißen Wasserbad verflüssigt. Da muss man aufpassen, das geht dann doch schneller vonstatten, dass man da den Honig eine Hitzeschädigung zuführt. Überwärmt. Mhm. Ja. Was misst du denn sonst noch? Naja, für die Qualitätsuntersuchung sind wir da dann eigentlich schon am Ende. Also ich muss zuerst einmal den Wassergehalt bestimmen, weil aufgrund dem Wassergehalt kann ich dann erst einwiegen, damit ich die Leitfähigkeit, bei jedem Honig vergleiche ich die elektrische Leitfähigkeit, es hätte 20 Gramm Honig Trockenmasse. Und darum muss ich vorher den Wassergehalt bestimmen. Und mit dieser gleichen wässrigen Lösung misst man dann auch den pH-Wert. Und mit einer Pufferlösung misst man die Immerdase-Aktivität. Wenn notwendig, wird dann der HMF noch einmal angeschaut auf spezielle Hitzeschädigung. Und dann ist eben noch einmal ein großer Punkt, eben die Verkostung und Beurteilung. Schmeckt der Honig so, wie die Werte am Blatt stehen? Passt das alles zusammen? Ist das auch ein rundes Paket? Bei dieser Untersuchung, die ich jetzt genannt habe, wenn der Wassergehalt so an der Grenze bei 17,5 ist, kann eben auch manchmal sein, dass er doch sauer schmeckt. Also darum, diese gärigen Noten müssen erkannt werden. Metallische Noten, also wenn man noch alte Lagergefäße hat, früher waren noch gerne in Gebrauch diese Kuhmilchkandeln oder eben diese. Bei der Aderschleude ist ja so nicht so schlecht, aber wenn man irgendwo ein paar Wassertröpfchen vergisst, dann bildet sich so eine Art wie eine schwarze Schmiere und das schmeckt man dann auch im Honig. Mhm. Gibt es eine Art, dass man Apilife war noch irgendwo genau, schmeckt? Genau, das sind dann die nächsten, wo man richtig gehen im Fehlaromen. Also natürlich kann der Imker sagen, Thymian ist noch irgendwas, was natürlich ist, aber nicht in unserem Raum, dass man sagt, man hat einen Honig eigentlich, der nach Thymian schmecken soll. Also es ist meistens ein Zeichen, dass man zu spät seinen Apilife-Warstreifen rausgenommen hat vor der Ernte. Und dieses Aroma wird dann bei uns auch abgestraft mit einem Fehlaroma und dann bekommt er nicht das österreichische Gütesiegel. Bei uns, also am Belvedere Botanischer Garten, da habe ich heuer relativ oft eine Wabe rausgenommen oder zwei zum Zwischenschleudern, damit ich einfach schmecke, wie sich der Honig verändert über die Wochen. Und da war einmal ein Honig dabei, der recht ätherisch eigentlich geschmeckt das hat. Das wird vom Lindenbaum sein oder vom Götterbaum. Also und diese Honige, das werden auch bei uns in der österreichischen Honigsprache, also ja. Bei der Verkostung spricht man eben so von ätherischen Noten. Ja, also ja. Das gibt so etwas. Ja, das ist aber, wenn man es nicht kennt, ein sehr intensives Aroma, ja. Aber das ist kein Fehlaroma. Ich fand es aufregend. Das war ein aufregendes Aroma und es war irgendwie ein aufregender Honig. Also ja, im es Sinne ist auch, von wirklich von aufregend. Also ich habe ja auch hier von manchen Wienern Imkern den Honig und das ist oft ganz typisch, dass wenn ich auch nicht sehe, wenn der Honig jetzt gehört, dass man sagt, ach, das ist ein Wiener Stadthonig. Also das ist doch ein sehr einzigartiges Aroma. Manchmal direkt in der Innenstadt gibt es ein paar Terrassenimker, da hat man auch dieses Aroma von uns in Graz. Das heißt, bei dieser dann Verkostung schaust du, ob das zusammenpasst mit diesen Werten, den Laborwerten und ob irgendwelche Geschmäcker drinnen sind, die in keinen dieser Laborgrößen sichtbar sind, sondern einfach wie der schmeckt. Genau, ja. Ob also irgendwas von der Lagerung. Genau, also gerade wenn man länger in den Kunststoffkannen lagert, schmecken wir das auch heraus. Es ist dann halt natürlich die Frage, ob er nur, wenn er für mich die Honigprobe nur oberflächlich von der Kanne nimmt, dann ist dieses Aroma oft sehr stark vorhanden. Und wenn man weiter runter geht in diese Kanne, wäre es dann vielleicht eh nicht vorhanden. Also das ist dann so grenzwertig, wo ich manchmal mit dem Imker ins Gespräch führe, warum der so schmeckt. Und wenn er dann sagt, ja, er hat halt nur oberflächlich mir da eine Probe gegeben. Oben ist er auch meistens dünner, der Honig ist also keine so gute Idee, als wie eine Gesamtmischung. Also durchrühren eher mal, genau, oder? Ja, genau. Also wenn man also eine Kanne hat, dann ist halt oben auf der Honig immer am dünnsten. Und dann identifizierst du praktisch, ob es irgendwelche Ausreißergeschmäcker da drinnen noch gibt oder ob das so schmeckt, wie ein Honig schmecken kann in einem Gebiet. Genau, also es gibt natürlich auch Ausreißer, die nicht immer erklärbar sind. Es gibt auch Honige mit einer Immerdase-Aktivität von 120, die aber dann trotzdem, wo wir dann sagen, der schmeckt aber karamellig, malzig oder wie gesagt, dieses Zuckerwatte, also es hätte eine zu große Erwärmung gehabt, da, wo manche der Honig dann trotzdem auch schon eine Hitzeschädigung in Anfangsstadium aufweisen. Und das schmeckt man dann zuerst raus, ohne dass es die Analyse uns eigentlich verraten hätte. Und kostet es ihr vorher auch schon vor der Analyse? Selten. Also das ist dann oft so, boah, der schaut aber schön, also der riecht schon gut beim Auftrennen, der kostet jetzt. Aber sonst eigentlich eigentlich nicht, weil man kommt ja so auch auf, also heuer habe ich sicher schon 2000 Honige verkostet. Dann, ich habe ja selber auch ein paar Bienen. Du hast fünf Völker. Also fünf Völker und eigentlich einen, muss ich mich loben, einen sehr guten Waldhonig heuer geschleudert. Super. Aber, steht da in der Ecke beim Drucker, gell? Genau. Okay, aber, Andi. Aber es kommt eigentlich nie vor, dass ich mir daheim ein Butterbrot mit Honig schmiere, weil ich weiß, in der Arbeit so erwarten Honig, mich an manchen Tagen 70 Honige zum Verkosten und dann hat man nicht irgendwie Lust, dann zu Hause noch mal ein Honigbrot zu essen. Mhm. Und gibt es in diesen 2000, die du heuer gekostet hast, sind die alle so in einem Gebiet oder gibt es da wirklich einzelne, die aus irgendeinem Grund herausstechen? Ja, heuer ist es, dadurch, dass der Lindenhonig heuer sehr wenig vorhanden war in der Steiermark, ist dieses Gebiet im Feldbacher Raum, der immer ganz typisch ist für die Lindenhonige, der ist heuer eher ausgefallen, der hat eher normale, also typisch andere steirische Honige geliefert, aber eben die Weststeiermark mit den Kastanienhonige, das ist ein ganz typischer Geschmack und naja, man sagt oft die Tanne honigt nur alle so 3 bis 4 Jahre, aber sie hat heuer glücklicherweise schon wieder bei uns gehonigt, auch in anderen Bundesländern. Vorarlberger Honig habe ich auch ein paar untersucht, die meisten Waldhonig im Vorarlberg haben heuer Tannenaromen mit drin, also bei Tannenaromen spricht man von extrem harzigen Honigen. Aber kann dich was überraschen? Überraschen. Ja, ich habe immer wieder welche Honige dabei, wo ich nicht weiß, warum er so schmeckt. Mhm. Also dann kann man mit dem Imker drüber reden und dann ist es extrem schwierig für mich zu sagen, das ist ein Fehlaroma oder er hat da wirklich in einer Flachzage einen Eintrag gehabt von irgendeinen Blüten, die wirklich einen ganz speziellen Geschmack abgeben. Und speziell schlechten Geschmack? Willst du aber das sagen? Nein, es ist für die Fehlaromen, die ich kenne, ist er nicht typisch. Und somit ist es jetzt kein schlechter Geschmack. Aber da wir so viele Honige im Haus verkosten und wenn jetzt ein Imker einen Geschmack hat, der sonst nie vorkommt, ist es natürlich immer verdächtig für einen Fehlgeschmack. Weil warum hat nur der eine Imker einen Eintrag von einem Nektar, der anders schmeckt? Also das aber ist dann immer gefährlich. Ne? Was ist ein Fehlgeschmack? Ich meine, wenn es nach Plastik schmeckt, dann ist es klar, das ist ein Fehlgeschmack. Oder wenn es nach Thymol schmeckt. Aber wenn es anders schmeckt, ist das ein Fehlgeschmack? Ja, das ist sehr schwierig. wenn jetzt nur bei den ganzen Proben, die wir haben, nur von einem Imker der Honig anders schmeckt und der aber in einem Gebiet steht, wo noch genug andere Imker stehen, dann ist es für uns verdächtig. Und wir sagen einmal, das ist eigentlich ein Fehlgeschmack. Hast du eine Erklärung, der so schmeckt? Aber dass das ein extrem guter Geschmack wäre, dann wäre es auch immer noch ein Fehlgeschmack. Genau. Ein Ausreißer praktisch. Genau, das ist ein Ausreißer, ja. Ich habe jetzt vor 2, 3 Wochen einen Honig gehabt, der hat extrem nach Maracuja geschmeckt, was wir sonst auch noch nie gehabt haben. Was sehr gut wäre vielleicht. Hat geschmeckt wie unsere Gummibärchen im Verkauf mit Maracuja, aber war nicht honigtypisch. Und was hast du dann mit dem Imker gesprochen? Den habe ich noch keine Rückmeldung, nein. Da schreibt man ihm dann eine Mail oder so, oder was ist da los? Ja, genau. Oder als erstes, wenn wir wirklich nicht weiter wissen, dann schreiben wir ihm atypischer Geschmack und dann ruft uns er an. Oder dann kommt es zum Gespräch, weil von jedem habe ich nicht die Handynummer. Mhm. Dann wird es dann probiert auszudiskutieren, ob er die hat. Und das ist halt eins noch immer, was sehr viele Imker tun, dieser Honig oder dieser Imkerbunddeckel oder dieser Honigdeckel ist von der Industrie gemacht für den einmaligen Gebrauch. Also auch jetzt für der ganze Umweltgedanke, wegen alles Wegwerfpolitik. Das Glas kann man toll waschen und verwenden, aber dieser Deckel hat so eine ganz leichte Schaumstoffdichtung und die ist eigentlich nicht für den mehrmaligen Gebrauch gedacht. Die wird verletzt durch das Zudrehen. Genau, der Deckel wird auch mit der Zeit rostig und besonders, was früher auch gern gemacht wurde, sowas auf Fremddeckel verwenden, da ist der Honig extrem sensibel, dass diese feinen Honiggeschmäcker dann übertrumpft werden von einem Deckel von einem Essiggurkel oder Pfefferoniglas oder von einem Sugo. Also das geht natürlich gar nicht. Aber so als Labor ist mir praktisch, da sind ja die Imker dankbar für die Ergebnisse. Auf der anderen Seite ist ja damit auch ein Gütezeichen verbunden. Das heißt, da hat man den Imker nicht immer als als Ansprechpartner, der einem alle Informationen gibt? Gibt es Imker, die versuchen, das schön zu reden oder irgendwas zu sagen, was eigentlich nicht stimmt? Ja, natürlich gibt es das auch. Also jetzt, weil da geht es ja dann letztlich auch um Geld, nicht? Wenn ich eine Honigernte habe, wo ich dann aus irgendeinem Grund die Gütekriterien nicht habe. Genau, wenn wir sagen, das ist dieser Fehlaroma, der ist schon im gärigen Bereich, dann hat er natürlich ein Problem, den zu seinem gewünschten Preis zu verkaufen. Ja, ja. Ist natürlich nicht einfach. Und darum auch dieses, wir verkosten zu zweit, weil wir eben auch sicher gehen wollen, dass, und wenn es genau wie du vorher gesagt hast, diese speziellen Honige, das wird dann im ganzen Haus rumgereicht. Da soll dann jeder mal sagen, ob er das auch empfindet, bevor wir solche Urteile geben, weil das ja unser Empfinden ist. Aber mit diesem Urteil ist jetzt eben etwas verbunden, das auch durchaus finanzielle Auswirkungen hat. Genau, also ihr müsst wirklich auch als Dienstleister, als Amt eigentlich arbeiten. Es hört sich ein bisschen so auch an wie ein... Genau, ich kann ja nicht irgendeine Laborwerte liefern und irgendwas untersuchen. Ich muss genauso wie die anderen österreichischen Labors jedes Jahr bei den Ringversuch von der AGES mitmachen, wo ich quasi meine Leistung darstelle, indem wir alle in Österreich, auch Ausland, ist eigentlich europaweiter Versuch, den gleichen Honig bekommen und dann sollen wir auch alle ziemlich den gleichen Wert abliefern für diesen Honig. Und insgesamt ist aber die Prüfkultur schon auch in sehr freundliche Wort oder in ein sehr freundliches System gekleidet im Sinne von Wettbewerben, Honigprämierungen und so weiter. Das ist, finde ich, eine sehr Genau, also wir haben zwar gegenüber anderen Bundesländern waren die Steirer eh schon recht früh bereit, auch ihren Honig zu untersuchen. Also das wurde auch genommen. Das will man ja auch haben, dass die Leute das einschicken. Genau, es ist in Österreich für Honig gibt es halt nur ganz kleine Budgets für Währungen. Das kann man mit einem Kernölbau oder mit einem Weinbau sowieso nicht vergleichen. Oder dass man da wirklich einmal im Fernsehen sagt, achten Sie auf das österreichische Gütesiegel. Es wird jedes Jahr besser, aber viele Kunden kennen das noch immer nicht, ob es da jetzt irgendwann einen Unterschied gibt oder ob er eine Chance hat, dass er weiß, er kauft eine geprüfte Qualität. Das kennt man beim Honig noch wenig, aber es wird jedes Jahr besser. Und darum haben wir auch jetzt heuer haben wir das 9. Mal schon die steirische Honigprämierung eingeführt. Eben, ja. Und es ist auch sehr gut angenommen worden, wo wir noch einmal dadurch auch ein bisschen die Medien zu uns kriegen, ohne dass wir dafür zahlen. Ja. Also die Zeitungen sind ja dann doch interessiert, wenn sie hören, heuer hat es 300 Medaillen gegeben für die steirischen Honige, dann will doch die eine oder andere Zeitung was drüber schreiben, ohne dass wir das bezahlen müssen. Und für den Imker am Weihnachtsmarkt, wenn er dann noch sagt, er hat da eine Goldmedaille für seinen Waldblütenhonig bekommen, ist das natürlich auch ein tolles Argument, den Honig an den Kunden zu bringen und vielleicht auch mal die Preispolitik wäre auch zu überdenken. Ich finde, dass der Honig die Preiserhöhungen in den letzten 20 Jahren viel zu wenig waren, dass er eigentlich zu billig verkauft wird, der österreichische Qualitätshonig. Und die Chance, dass man eben einen guten Honig hat, ist durchaus auch für Anfänger erreichbar. Natürlich gibt es Probleme bei uns beim Wassergehalt zum Beispiel, aber ja, es ist schon möglich, dass man vorher mitspielen kann. Dann habe ich heuer auch schon wieder gehabt, so überraschte Einsteiger. Also der hat heuer bei uns den Kurs gemacht, hat dann die 3 Stöcke gekauft und hat zum Imker angefahren und hat jetzt von mir vor einer Woche die Nachricht bekommen, dass er zwischen Gold und Silber Entscheidung bei der Verkostung sein Honig nominiert worden ist. Und der kann es dann nicht verstehen, weil er als Anfänger so einen guten Erfolg gehabt hat. Aber wenn man also an die Lehrmeinung hält und natürlich der Standort ist entscheidend und ob man rechtzeitig noch genügend Bienen im Stock hat, die Bienendichte, wenn ich mit einem Schwarm anfange, dann kann natürlich auch ein Anfänger einen Top-Honig oder einen alten Imkerhasen quasi da die Goldmedaille wegschnappen. Und es ist auch ein bisschen eine positive Konkurrenz, die nicht allzu brutal ist. Also genau, ein Wettbewerbsgedanke. Ist es noch immer schlimm, wenn dann einer keine kriegt und danach bei Imker hat eine Goldmedaille, obwohl ihre Bienen ziemlich das gleiche Gebiet abfliegen, die gleichen Trachtquellen. Oder wenn es dann doch nur Silber ist, wenn er schon auf Gold hofft. Aber im Allgemeinen haben es die Imker das schon erkannt, dass sie damit bei der Vermarktung viel größere Chancen haben. Ist die Hygiene jetzt eigentlich auch messbar im Honig, außer beim Geschmack? Genau, also mein erstes, bevor ich den Honig untersuche, wird einmal sowieso auf den Kopf gestellt, auf den Deckel, weil am Deckel sieht man so einmal diese visuelle, diese grobe Verschmutzung, die einfach so erkennbar ist. Wenn da schon einmal die Pollenteilchen und Bienenfüßchen drin sind, dann ist das schon einmal kein Qualitätshonig mehr. Weil man sagt, wenn er oberflächlich nicht rein ist, erstens der Kunde, der will das nicht. Mhm. Und auch diese Oberflächenverschmutzung kann bei höherem Wassergehalt dann auch noch leichter zu einer Gärung führen. Er muss immer sauber sein. Er muss sauber sein. Das Gebinde, also das Glas, in dem er abfüllt, muss sauber sein. Und man kann dann natürlich auch, wenn es gerade in diesem Bereich der Gärung geht, kann man im Mikroskop auch die Hefe nachweisen. Ah, okay. Also wenn dann der Hefeanteil zu hoch wird, dann ist das eben schon ein Zeichen, dass der demnächst kippen wird und dass er in die Gärung übergeht. Und wenn ihr irgendeinen alten Abwaschfetzen verwendet zum Schleuder auswischen, das wird man nicht feststellen können? Das wird man so vielleicht nicht feststellen können, aber dafür, man kann immer irgendwo einen Blödsinn machen oder betrügen oder klampert arbeiten, aber dafür gibt es ja quasi diese schon fast verpflichtende Hygieneschulung von ihm. Ja, also wenn er irgendwo die Chance haben will, was gefördert zu bekommen, dann muss er auch eine Hygieneschulung möglichst von den letzten 10 Jahren vorweisen. Mhm. Weil da war in Österreich Aufholbedarf. Ja. Also wenn man andere Betriebe anschaut, was da mit Hygiene... Natürlich, ein fleischverarbeiteter Betrieb hat niemals... hat es viel schwieriger mit Keimen, Bakterien, weil wir schon gesagt haben, der Honig haltet eh schon sehr viel weg. Aber da war trotzdem Aufholbedarf und wird auch sehr stark geschult in ganz Österreich. Und wenn ich einen alten Abwaschfetzen verwende, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch hoch, dass ich nicht allzu viele Gedanken daran verschwende, ob da jetzt irgendwelche kleinen Teilchen noch drinnen sind, Bienenhaxerl oder Pollen oder so weiter. Das ist eher Hygiene ist eine Haltung. Weniger Liebe auch zu meinem Produkt. Genau, also, das soll ja auch alles irgendwie sauber sein. Das ist ja doch, das kommt von der Schleuder ins Glas und dann soll das auch der Kunde sauber bekommen. Ne? Da gibt es dann nicht viel Möglichkeiten, das sonst irgendwie sauber zu halten, als wie durch ein Seituch oder eben lange genug. Das ist auch das Problem, dass der Imker meint, wenn er dann abfüllt, den Honig von der Schleuder durch das Doppelsieb, dass er dann noch 2 Tage den ins Glas füllt und dann hat er im nächsten Jahr dann einen ganz zähen Honig und dann würde diese aufsteigen, diese kleinen Schwebeteilchen, diese Wachspartikel und Pollenteilchen, die brauchen einen zähen Honig dann eher 5 bis 7 Tage, bis die an der Oberfläche sind, in dem Schaum, damit dann der Kunde von unten her, von der Abfüllung an, wirklich klaren, sauberen Honig hat. Das heißt, der Tipp ist, so lange stehen lassen. Wenn man selber merkt, schon heuer habe ich einen extrem zähen Honig, dann wirklich, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit dem Militärm zu arbeiten, dann wirklich viel länger stehen lassen. Und gibt es dann auch noch Untersuchungen, Pollenanalyse, dass ich schaue, was ist da eigentlich drinnen? Genau, das haben wir früher auch in unserem Haus gemacht, aber das ist uns jetzt nicht mehr möglich, weil so viel mehr Arbeit geworden ist. Und wenn man bei der Pollenanalyse nicht öfter ins Mikroskop schaut, dann kann man diese Elemente, also die Körner, nicht erkennen und muss ständig in der Literatur nehmen, mit herblättern. Darum haben wir das nach Deutschland ausgelagert. Mhm. Dort wird wirklich jedes Pollenkorn einer Pflanze zugeordnet? Genau, das wird Hauptpollen, das wird gezählt sozusagen und prozentuell aufgeschlüsselt, was erkannt wird am Pollen. Das nennt sich dann Pollen-Sorten- und Herkunftsbestimmung. Mhm. Die haben auch die Möglichkeit, dass sie, auch wenn so wie dein Honig neben einem botanischen Garten steht, haben sie mittlerweile schon so viele Analysen gemacht, dass sie das rausfiltern können. Wenn sie jetzt Pollen finden von Pflanzen, die in Österreich überhaupt nichts verloren haben in einem Honig, können sie das dann trotzdem erkennen, aha, das ist noch immer ein österreichischer Honig, der halt an einem botanischen Garten steht, wo vielleicht Pflanzen aus Südost auch blühen. Ja. Und gibt es sonst noch exotische Untersuchungsformen, also die Polleninhaltsstoffe? Ja, die Antibiotikum und so. Also gerade der Großhandel hat das eigentlich noch immer verpflichtend im Programm. Wenn ich an einen Großhändler einen Honig verkaufe, dann will er das haben. Antibiotikum, ob drinnen genau. ist. Also wir haben Gott sei Dank, sage ich, in Österreich dieses Gesetz, dass im Honig keine Toleranz ist für Antibiotikum, also wieder gefunden, dann ist dieser Honig nicht in den Verkehr zu bringen. Mhm. Und sonst Schadstoffe gibt es da auch? Wenn wir da ist die Biene eigentlich das arme Element dabei, das arme Wesen, weil die Biene so toll diesen Honig schon vorfiltert, dass man auch bei Messungen an Flugfeldern, also ich habe da auch einen Imker gehabt in Graz am Thalerhof, dass diese ganzen Gummiabrieb und Benzin und was auch immer da, also vom Flugverkehr praktisch, was da wirklich erhöht vorhanden wäre oder wenn der Flieger mal Kerosin ablässt, das wird im Honig nicht gefunden. Mhm. Also gibt es einige, sicher wird es vielleicht ein Fall geben, wo es dann vorkommt, aber im Allgemeinen war es so, dass es nicht im Honig bis jetzt gefunden wird, dass die Biene das eigentlich filtert. Die Biene nimmt es dann zwar zu sich auf, aber im Honig selber ist es dann nicht nachweisbar. Aber gäbe es zum Beispiel eine Untersuchung, dass man sagt, ich möchte jetzt wissen, ob da Aluminium drinnen ist, dann müsste man das in einem Speziallabor schicken. Genau, also auch Schwermetalle haben wir schon öfter gehabt, Imker, die das haben wollen. Das ist natürlich, wenn man ins Ausland einen Honig verschicken will, da gibt es die komischsten Regelungen. Jedes Land hat eigene Kriterien, was nicht drin sein darf. Und da kann man den Honig auf so viele Parameter untersuchen, aber kann man sich nicht leisten und ist auch bei gewissen Sachen wirklich nicht sinnvoll. Also man kann alles testen. Ja, wir nicht, das muss ich zugeben, wir können das nicht, aber zum Beispiel die Firma Intertech in Deutschland, die kann ziemlich alles testen. Ja. Ist radioaktives Polonium drinnen, keine Ahnung, alles wird man testen können, jede Frage. Ja. Na gut, Andreas, dann schauen wir doch zur AGES nach Wien, wie es denn mit den Bienenkrankheiten ausschaut und Untersuchungen, auch Labor. Haben wir noch etwas, was wir eigentlich besprochen hätten sollen, wenn ich schon da bin? Eins, was jetzt nicht die Honigqualitätbestimmung ist, sondern der Propolisgehalt von den Propolistropfen, vielleicht das noch. Das macht sie auch, ja? Ja, und wenn ich überlege, wie viele Imker an ihren Weihnachtsständen Propolistropfen verkaufen und wie wenig Analysen eigentlich gemacht werden, da wird halt irgendwann gar passieren, dass uns die Apothekerlobby uns dieses Produkt wegnehmen wird. Weil es unter Nahrungsergänzungsmittel fällt. Man muss diese Verordnung hat es vor einigen Jahren gegeben, dass ich angeben muss, wie viel Propolis ist in den Alkohol gelöst, wie viel Milligramm sind das und eine Tagesdosis. Und wenn die Imker das nicht untersuchen lassen, sind die Werte, die sie draufschreiben, ja alle falsch. Das haben die Apotheker schon vor Jahren einmal kritisiert und wollten uns das eigentlich schon einmal wegnehmen. Also da ist die Empfehlung praktisch, dass man das Produkt, das man herstellt, zu euch schickt oder in ein Labor schickt, um den Gehalt festzustellen und dann muss ich abhängig davon wahrscheinlich die Tagesdosis, die maximale. Genau, da schaue ich dann in eine Tabelle, wie viel Milligramm sind das, wie viel Alkohol hat meine Lösung und wenn ich das mache, ist auch sehr günstig eigentlich die Analyse und man setzt ja meistens nur ein, zweimal Jahr Propolis an, dann wäre ich auf der sicheren Seite. Wie oft soll ich denn eigentlich meinen Honig untersuchen lassen? Jedes Jahr? Naja, um das Gütesiegel zu erreichen, müsste ich eigentlich schon, weil ich ja nicht garantieren kann, ob du nächstes Jahr auch diese Kriterien. Ja, also jedes Jahr? Ja. Und was kostet mich das als Imker? Das ist auch EU-gefördert. Also wenn man in Österreich Mitglied von einem Landesverband ist, dann hat man einen Selbstbehalt zu zahlen. Bei uns in der Steiermark ist der 14,50 Euro, kann um 1-2 Euro je Bundesland variieren. Aber im Allgemeinen ist es, wenn man schaut, was so andere Analysen kosten, ist das eigentlich sehr günstig. Und die Differenz zahlt dann die EU und das wird über die Landesverbände dann an die Imkervereine wieder weitergegeben. Genau, also wir holen uns das dann zweimal im Jahr, müssen wir das einreichen, es wird dann kontrolliert. Genau. Und wir verrechnen in der Zwischenzeit den Imkern nur den Selbstbehalt. Das heißt, ich kriege von euch schon eine Rechnung auch, aber eben. Genau, wir sind verpflichtend, beim Imker den Selbstbehalt einzufordern. Also der Imker muss was dazu zahlen zu seiner Analyse, ist klar. Ne? Okay. Wie ist bei dir im Stand gerade bei deinen 5 Völkern alles unter Kontrolle? Ich habe gerade einmal Futterkontrolle gemacht und haben anscheinend noch irgendwo ein bisschen von Springkraut oder von der Goldrute dazu eingetragen. Also dürft vom Winterfutter her ist ausreichend. Und von der Varroa-Behandlung her schaut es derweil auch so aus, dass ich nichts gesehen habe. Aber ich werde noch einmal dann mit der Puderzuckermethode nachschauen, was drin ist, ob ich noch schnell eine Maßnahme ergreifen muss oder sonst erst in die Winterbehandlung mache. Du machst es mit der Puderzuckermethode, dass du eine bestimmte Menge an Bienen mit Puderzucker bestäubst. Genau, da haben wir so einen Messbecher. Wenn man sagt, der macht man voll, sind 300 Gramm Becher, sind dann ca. 100 Bienen. Und du arbeitest praktisch nicht mit Raupenleim irgendwie? Mit einem man kann auch, ich habe jetzt aber noch mit Bausperre. Ah, mit Bausperre. Und dann müsste ich die jetzt wieder rausarbeiten, ich sage, ich lege unten eine Windel ein. Aber geht es mit der anderen Methode auch. Und so hast praktisch, wie sagst du, 100 Gramm Bienen? Nein, 100 Bienen. Das 100 ist Bienen? So Urinbecher pro Probe voll wäre das eigentlich, ja. Und da gibt es eh so im Internet wir haben das die so, Anleitung. Genau, ein Set haben wir da. Und es funktioniert? Ja, es funktioniert. Also jetzt soll man nochmal nachschauen, wie wirklich der Druck ist. Okay. Und heuer tendenziell, also wir haben auch von unserem Wissenschaftler dieses BGIS, dieses Bienengesundheitsinformationssystem, wo sehr viele steirische Imker schon wöchentlich ihre Varroa-Werte eintragen. Sehr gut, und da können wir dann auch Alarm schlagen, wenn wir sehen, dass irgendwo in einem gewissen Bezirk der Rohrdruck zu hoch wird, dass man sagen, es wäre Zeit noch einmal eine Nachbehandlung, bevor wir wieder zu viele Völker im Winter verlieren. Das ist geschickt, weil dann wär, ist man dieser, wie sagt man, der Eintrag, der, also Reinvasion. Genau, das ist auch ein Problem, die Reinvasion. Mhm. Und darum kann das dann oft auch so gebietsweise wieder auftreten. Oder der Imker hat alles richtig gemacht, hat den Rohrdruck so gut wie möglich reduziert, passt alles und auf einmal, also kann es sein, dass sich die Bienen ausziehen durch den Parasiten und sich dann diese Bienen bei ihm einbetteln oder einziehen und dann hat er erst wieder einen hohen Rohrdruck im Stock. Und die Staubzugmethode Messbecher, ist es zu kaufen oder nein? Das ist einfach ein System, wie man es macht, also eine Anleitung. Genau, das ist ein System, wo man weiß, dass man das erfolgreich zählen kann und wir haben da so ein fertiges Set. Der Herr Titra aus Tschechien hat das jetzt einmal mit so einem kleinen Eimer und so einem Netzdeckel so entwickelt, wo man sagt, das ist jetzt wirklich so ein rundes Paket, wo man das Glas machen kann. Okay. Weil früher haben wir auch im Handel, wo wir viel im Handel haben, haben wir nie so die passenden Behältnisse gehabt. Mhm. Und das kann man kaufen, dieses Set? Genau. Und dann kauft man sich noch einen Zucker dazu, einen Staubzucker? Staubzucker, ja. Genau, und der soll sehr trocken sein. Genau, ja. Und gut, Andreas, ich bedanke mich sehr. Ja, wir haben einen Einblick in die Honiguntersuchung. Super. Ja, ich hoffe, dass man da jetzt ein bisschen eine Übersicht hat, wie das da abläuft. Genau. Und dass man eben nicht nur die Laborwerte hernehmen kann und sagen, das ist jetzt deswegen so der Honig. Mhm. Weil das haben wir natürlich am meisten angreifbar auf die Verkostung, wo wir dann sagen, das passt nicht. Ne? Mhm. Also es sind einfach zusätzlich zu diesen Laborwerten mindestens zwei Münder beteiligt, die da mit ihren Geschmackensensoren da auch noch und zwei Gehirne, die auch darüber urteilen und mit dem Vokabular, das sie entwickelt. Genau, beschreiben wir. Wir haben auch da ein Duftaroma-Set, wie es bei den Weinbauern schon gibt, wo man sagt, dieses Duftaroma ist in Ordnung oder typisch Honig und auch Fehlaromen sind in diesem Set zum Training für den Imker. Mhm. Also Honigsensorik ist dann eigentlich noch ein eigenes Thema für eigenes. Ja, also das kann man ziemlich, ich habe das da manchmal da schon bei Facharbeiter- oder Imkermeisterkursen also so probiert anzuschneiden. Da habe ich aber dann immer gleich gesehen bei so vielen Leuten, dass man da mit vier Stunden, also da erreicht man noch nicht viel. Mhm. Dankeschön. Danke. Zurück aus Graz bin ich jetzt in Wien wieder in der Spargelfeldstraße 191 bei der AGES, Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit. Andersherum, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Irmgard, wenn du dich vielleicht am besten selbst vorstellst. Ja, mein Name ist Irmgard Derachschäfer. Ich arbeite an der Abteilung für Bienenkunde und Bienenschutz des Instituts für Saatgut, Pflanzgut und Pflanzenschutzdienst. Wir haben eben ein Labor auch integriert in dem Institut, was nationales Referenzlabor von Österreich ist für Bienenkrankheiten. Nationales Referenzlabor, das heißt, ihr müsst auch am Wettbewerben teilnehmen, wo man dann wirklich das beweist, dass man… Genau. Es gibt so einmal im Jahr ein Treffen vom EU-Referenzlabor, das in Frankreich ist, in Anses beheimatet. Und die machen auch Ringtests, führen die durch, wo wir teilnehmen, so gut es geht. Und wir waren ja bis jetzt immer erfolgreich, besonders die letzten Ringtests bezüglich amerikanischer Faulbrot auf bakteriologischer Nachweis und Nachweis mit PCR haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und das ist auch dort ganz interessant, weil man am neuesten Stand gehalten wird, über die neuesten Probleme bespricht und auch dort gemeinsam Merkblätter zum Beispiel ausgearbeitet werden. Eine große Gefahr ist ja dieser kleine Bienenbeutenkäfer, der im Bienenseuchengesetz auch im österreichischen angeführt ist als meldepflichtiger Parasit, kann man sagen, der in Süditalien, in Kalabrien, voriges Jahr der Erstnachweis geführt wurde und eine massive Vernichtungskampagne gestartet wurde, wo tausende Völker vernichtet wurden. Es ist aber jetzt noch immer unklar, ob der dort überlebt hat in irgendeiner Form. Es wird erst das nächste Jahr oder die nächsten Monate zeigen. Aber solche Probleme werden dort zum Beispiel besprochen. Und nationales Referenzlabor bedeutet auch, dass wir akkreditierte Methoden haben für den Nachweis von verschiedenen Bienenkrankheiten, zum Beispiel für Nosema und die amerikanische Faulbrut. Und akkreditiert bedeutet, dass eben die Methoden, dass eine Anweisung gibt, die festgeschrieben ist, den Vorgang, wie das abläuft, und dass eben verschiedene Qualitätssicherungsmaßnahmen getroffen werden. Es werden alle Geräte überwacht, die Materialien aufgeschrieben, also sehr viel Dokumentationsarbeit dahinter ist und Validierungsarbeit eben auch, und positive, negativen Kontrollen mitgeführt werden, um eben also sicherzugehen, damit man das Ergebnis bestmöglich absichern kann, das man im Labor erzeugt. Da schwebt auch so ein bisschen der Hauch einer Behörde mit, weil das ja auch Beweiskraft hat. Ja, also eben nach dem Bienenseuchengesetz in Österreich sind ja 4 Krankheiten oder Erreger anzeigepflichtig: die amerikanische Faulbrut, die Varroose bei seuchenhaften Auftreten, das Absterben von mehr als 30% der Völker an einem Stand, der kleine Bienenstockkäfer und die Tropilelapsmilbe. Also die beiden letztgenannten sind eben noch nicht in Österreich oder in Europa nachweisbar gewesen, außer dem kleinen Bienenstockkäfer in Italien. Mhm. Und das wollen wir, das auch noch länger so. Ja, bleibt. Also wir hoffen stark. Wir haben ja jetzt ein Projekt, dieses Zukunft Biene, in dessen Zug 200 Bienenstände österreichweit untersucht werden mit dreimaligen Kontrollen. Und da wird natürlich auf ein Anzeichen vom kleinen Bienenstockkäfer auch geschaut. Es ist aber Gott sei Dank also bis jetzt kein einziger Verdachtsfall bei der ersten Kontrolle im Juli aufgetreten. Und man kann also optimistisch wirklich sein, dass in Österreich das nicht vorhanden ist. Und Irmgard, was ist so deine Arbeit? Also was machst du? Ja, also ich bin eben teilweise im Labor, und dann eben die Auswertungen und Befundung oder Prüfberichterstellung ist dann eben am Computer, und die ganzen Proben, die bei uns einlangen, werden auch in ein Laborinformationssystem erfasst, was eben auch doch einen gewissen Aufwand bedeutet. Und also vom Computer kommt man leider nicht immer weg, aber wir bekommen eben Proben aus verschiedenen Leuten. Erstens eben einmal von der Behörde, von Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat. Die schicken das ein mit einem WIS-Auftrag, also vom Veterinärinformationssystem, wird das eingegeben von ihnen, und wir halten das über eine Schnittstelle. Das sind eben die amtlichen, behördlichen Aufträge. Da ist im Verdacht auf eine anzeigepflichtige Krankheit dahinter. Eben amerikanische Faulbrut oder Varroose sind die 2 Hauptfaktoren, die da genannt werden. Und da bekommen wir eben entweder Brut- oder Bienenproben, die auf das untersucht werden. Die Brut kann eben auf die Brutkrankheit, diese amerikanische Faulbrut, die durch ein Bakterium, den Bacillus larvae, ausgelöst wird, untersucht werden. Die Bienen können nur auf den Befall von Varroa-Milben untersucht werden. Und da gibt es dann verschiedene Schwellen, ab dem wir sagen, es ist ein seuchenhaftes Auftreten, und wir geben als Varroose, also als Seuche, wird es dann eingetragen. Wenn wir eben zum Beispiel verkrüppelte Bienen sehen, also verkürzte Hinterleib oder deformierte Flügel, dann ist es ein Anzeichen, dass der Varroa-Befall zu stark war, weil die Varroa-Milbe auch dieses Flügeldeformationsvirus, das ist Deformed Wing Virus, eben überträgt und das letztendlich diese sichtbaren Schäden verursacht. Und das kann eben schon in der Puppe auftreten oder eben bei den fast schlupfreifen Bienen, die dann keine oder verkrüppelte Flügel haben oder ganz entfärbt sind und eben nicht voll ausgebildet sind. Wenn sie schlüpfen, dann werden sie nur wenige Stunden überleben und also können nichts für das Volk beitragen, nichts Positives. Oder man sieht es eben auch auf den Bienen, die abgestorben sind im Totenfall. Und man erkennt es eben am Optischen, an der Deformation. Untersucht ihr, ob Viren vorhanden sind auch? Ja, also das kommt darauf an. In manchen Forschungsprojekten haben wir Teile, wo wir das untersuchen können. Da wir können auf 7 Bienenviren untersuchen. Eben, und dieses Flügeldeformationsvirus, das akute oder chronische und chronische Bienenparalysevirus, das Sackbrotvirus, das schwarze Königinnenzellenvirus, das Kaschmirvirus, das israelische Bienenparalysevirus, glaube ich, sind 7. Und wie sucht man nach einem Virus? Ja, das geht mit der PCR, mit dieser Polymerase Chain Reaction, also mit dem Polymerase Chain Reaction, PCR, die Polymerase Kettenreaktion. Wenn ich da ein bisschen krame, man sucht nach einem Genabschnitt, also nach einer DNA-Abschnitt und vervielfältigt den, dass er oftmalig auftritt. Damit kann man ihn nachweisen. Ja, weil dann ist eben eine genügend Menge vorhanden. Und da muss man aber wissen, welchen DNA-Abschnitt genau, man nimmt. Genau, also das nennt man dann Primer, die man zusetzt, die sich dann eben zusammenschließen, die verschiedenen Basenpaare sich zusammenschließen. Und wenn das erfolgt, dann kann man sagen, dieses Virus, also nach einem bestimmten Muster, dann kann man sagen, dieses Virus ist eben in der Probe vorhanden. Das heißt, man sucht wirklich nach einer DNA, Stückerl von einem Virus, das wird dann vervielfältigt eben mit dieser Polymerasenkettenreaktion, damit man es nachweisen kann. Und das ist eigentlich so ein Segen für alle Labors. Das gibt es ja noch nicht so lange. Ja, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie lange, aber es ist eine relativ neue Technologie, die immer verfeinert wird. Mhm. Also wir machen jetzt im Moment den qualitativen Nachweis. Also wir sagen, welcher Virus ist vorhanden. Aber natürlich gibt es auch den quantitativen Nachweis, dass man die Menge bestimmen kann. Mhm. Die soll jetzt im Zuge dieses Projekts eben auch mit Hilfe der Abteilung entwickelt werden. Und das heißt, das kann man jetzt zu Hause oder hier eben machen, und früher musste man das in irgendwelche Speziallabors einschicken, die die Sequenzierung gemacht haben, was Mördergeld gekostet hat. Ja, also wir nützen eben da gemeinsam mit einem anderen Institut die Thermocycler und diese ganzen Ausrüstungen, weil man da eben doch mehr 2-3 Räume braucht, um das ordnungsgemäß abzuwickeln. Aber da gibt es so eine Prozedur, so Art wie eine Kochanleitung, man muss einfach beginnen, die Probe zu haben, dann muss man sie auflösen, erwärmen, Primer, dann muss man in dem Thermocycler wird das dann vervielfältigt, dann kommt eine Elektrophorese, wo das aufgetragen wird und mit einem Farbstoff und da sieht man die Banden, also eben wo dieser Zusammenschluss erfolgt ist und das kann man dann wieder sichtbar machen ultravioletten Licht, das fotografiert man und hat dann sozusagen den Beweis auch. Genau. Und das schafft man so in einigen Stunden, so etwas durchzuführen, dieses Programm durchzudurchlaufen. Immer wieder pipettieren dazu und einfach. Und das kann dann auch schief gehen. Also, dass man, wenn man Blödsinn natürlich, macht, das reicht sich sofort, wenn irgendeine Ungenauigkeit ist, dann muss man also ziemlich exakt arbeiten und es ist mit wirklich kleinen Mengen nur. Und das kann durchaus passieren, dass man was auch einmal wiederholen muss. Mhm. Ja. Das heißt, man kann damit auch wirklich Viren feststellen oder eben nachweisen, dass es sie gibt. Verstehe. Üblicherweise bekommt ihr tote Bienen, lebend kommen nicht. Die kommen teilweise schon. Also noch. Eben, es gibt manchmal, wo die Bienen eben auffälliges Verhalten zeigen, vor dem Flugloch, im Gras sitzen, herumkrabbeln, flugunfähig an den Grashalmen oder sie werden von den Wächterbienen nicht in den Stock hineingelassen, also am Flugbrett. Und das wird manchmal von den Imkern auch eingesammelt und dann in einem Glas mit durchlöchertem Deckel uns geschickt. Mhm. Sozusagen, die kommen dann noch teilweise lebend an. Die haben wir dann meistens, das waren so eher Anzeichen für dieses chronische Bienenparalysevirus, die haben wir dann meistens auf dieses Virus getestet und war in einigen Fällen positiv. Es könnte aber sich auch um Nosema handeln bei diesen flugunfähigen Bienen. Durchfallerkrankung ist das. Das ist im weitesten Sinne, zumindest bei der früheren Nosema. Also es gibt zwei Arten von Nosema, die Nosema apis und die Nosema cerane. Die Nosema apis ist die herkömmliche, die wir schon, also die Imker schon von früher her kennen. Die war die typische Frühjahrsschwindzucht. Das Absterben, oder die Imker haben das besonders im Frühjahr eben die Anzeichen bemerkt, da ist es eben auch häufig zu Verkotungen gekommen, also auf der Wabe, auf den Rähmchen, in der Beute eben. Aber als Folge, und so hat man das erkannt. Aber so hat man das erkannt. Was ist die Schwindsucht eigentlich? Naja, Schwindsucht haben sie gemeint in dem Sinne, dass eben die Völker einfach schwächer werden. Ach so, verstehe. Da ist etwas. Was ist dann eigentlich? Diese Nosema apis und cerane, das ist neu eingeordnet worden, ist ein Pilz, ein Darmparasit, der in den Darmzellen sich vermehrt, die Darmzellen eben zerstört und bei dieser Vermehrung und Sporenbildung, das ist ein faktisch wie ein, man sieht nur die Sporenform. Und diese Sporen werden in den Darm abgegeben und dann mit dem Kot ausgeschieden. Und wenn das natürlich innerhalb vom Vollkot passiert, dann können die Bienen das wieder aufnehmen und wieder, das kommt ins Futter und überall hin und verbreitet wieder, sich. Kann sich wieder weiter verbreiten im Volk. Und diese Nosema cerane ist jetzt die zweite Form. Diese zweite Form ist jetzt relativ neu. Wir haben sie in Proben seit 2003 in Österreich nachweisen können und die Tendenz ist steigend, dass sie also immer mehr sich verbreitet und die Nosema apis verdrängt oder die sich einfach nicht so mehr durchsetzen kann. Es gibt auch Mischformen, dass die Nosema apis und cerane in einem Volk, sogar in einer Biene, gleichzeitig vorkommen können. Und diese Nosema cerane tritt eben im Gegensatz zur Nosema apis während des ganzen Jahres auf, nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer, Herbst und macht nicht diese Durchfallerscheinungen. Also ist nicht so typisch oder charakteristisch irgendwie für den Imker. Er merkt eben auch nur das Schwächerwerden oder eben Totenfall oder die Völker können über den Winter eben absterben, weil keine langlebigen Winterbienen gebildet werden. Es wird der Fettstoffwechsel, verschiedene Stoffwechselfunktionen gestört und zu wenig Fettkörper aufgebaut und dadurch können die Winterbienen das nicht schaffen bis in den nächsten Frühjahr. Und also eigentlich, wie soll man sagen, es hat früher Medikamente gegeben, die auf Antibiotika-Basis waren, die aber eben schon lange verboten sind. In Österreich ist bis jetzt sind die Schäden oder die Probleme mit Nosema apis oder cerane nicht so groß, dass man also irgendwie eingreifen kann. Mit guter imkerlicher Praxis und Hygiene kann man das sehr gut entgegenwirken, beziehungsweise auch mit einem verbesserten Standort oder schauen, dass der nicht feucht ist, dass rechtzeitig Reinigungsflüge unternommen werden können, dass die da sonnig stehen und das macht auch viel aus, dass solche Probleme mit der Nosema nicht auftreten. Dass die Bienen nicht gestresst sind, auch so ein Stresszeichen, dass man anfällig ist dafür. Und wenn so Bienen es gar nicht mehr nach Hause schaffen, weil sie mit Pestiziden vergiftet wurden, dann kann man sie auch nicht zu euch zur Probe schicken. Ja, das ist ein Problem sozusagen, klar. Der Imker sieht dann nur, dass die Völker schwächer werden. Ich meine, im Prinzip, dass kranke oder vergiftete Bienen nicht zurückkommen, hat natürlich einen Sinn für das Volk, weil natürlich die Giftstoffe dann nicht durch den Pollen oder durch etwas oder durch die Honigblase nicht eingetragen werden, beziehungsweise die zu stark erkrankten Bienen, die Sporen jeglicher Art oder Erreger jeglicher Art nicht wieder in das Volk hineinbringen und eben auch von den Wächterbienen vielleicht teilweise eben nicht hereingelassen werden. Das ist eben einer der vielen natürlichen Schutzmechanismen, die der Supraorganismus Bienen jetzt hat. Aber praktisch, wenn jetzt jemand dann doch solche vergifteten Bienen zu euch schickt, dann ist ja das ja auch eine tote Biene und dann suchst du nicht nach Sporen oder nicht nach Viren, sondern du versuchst nach Substanzen, die mit Pestiziden in Verbindung stehen. Ja. Das ist ja eine ganz andere Analysemethode wahrscheinlich. Ja, verbunden. Also das können wir selber machen, das natürlich nicht. Also das ist ein Speziallabor, das ist eben auf Analysen von chemischen Stoffen spezialisiert ist. Das wird auswärts untersucht. Da haben wir eben eine gute Kooperation. Und es kommt dann darauf an, in welchem welches Projekt wir gerade laufen haben, in welchem Projektteil wir solche Proben, die zu uns kommen, unterbringen können, auf welche Parameter es untersucht werden kann. Mhm. In manchen Projekten ist nur dann eine Rückstandsanalyse vorgesehen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Probe eingeschickt wird. Mhm. In manchen Projektteilen können wir zusätzlich, wenn die Probenmenge vor allem ausreichend ist, auch eine Untersuchung auf verschiedene Krankheitserreger machen. Also das wollte ich auch noch sagen, dass es ganz wichtig ist, eine ausreichende Probenmenge zu schicken. Also wir sind leider nicht so weit, dass wir von Einzelbienen wirklich jetzt Rückschlüsse auf das ganze Volk Bienen sind nicht genug. Also ein Becher voll wäre schon nicht schlecht. Ja, ich weiß, dass es in manchen Fällen natürlich sehr schwierig oder unmöglich ist, eben, weil man nicht so viele auffällige Bienen findet oder der Totenfall nicht groß genug ist. Aber eben, man sollte da nicht zu enttäuscht sein, wenn, wenn zu wenig Probenmaterial ist, ist halt auch keine Untersuchung möglich. Aber untersuchen kann man ja wirklich alles. Man muss einfach vorher wissen, was man suchen möchte. Ja. Also das ist, steht einmal ganz zu Beginn. Ja. Weil mit wie sagt man, Massenspektroskopie kann man ja dann jedes Vorhandensein irgendeines Elementes oder Verbindung feststellen. Das haben wir sozusagen noch nie in einem Projekt drinnen gehabt, solche Methoden. Aber so ein bisschen Forensik betreibt ihr schon, also so wirklich kriminalistisches Schauen. Naja, es ist also halt jeder Fall, ist sozusagen wirklich jeder Fall für uns ein eigener oder man kann das jetzt nicht eben alles so verallgemeinern, deswegen ist dann auch oft schwierig dann die Aussagen zu treffen, weil aber natürlich berücksichtigt, also und bei diesen Proben, die zu uns kommen, die im Rahmen von Projekten abgearbeitet werden, ist eben auch ganz wichtig, dieser ausgefüllte Fragebogen, den es dann meistens dazu gibt, damit man eben wirklich ein Bild davon bekommt und sinnvoll dann untersuchen kann oder festlegen kann, welche Untersuchung ist sinnvoll. Mhm. Jetzt haben wir schon die PCR-Methode, PCM. PCR, ja. PCR, ja. Polymerase Chain Reaction, genau, für die Viren und wenn es genetisch ist. Die Sporen, Nosema, wie macht man das? Ja, also das ist eigentlich eine lichtmikroskopische Methode, zuerst einmal, ob über Sporen vorhanden sind oder nicht. Wie schaut die aus, so Sporen? Das sind lichtbrechende Gebilde in der Form von Reiskörnern, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und die werden der Hinterleib von Bienen wird abgetrennt und also von 30 Bienen zum Beispiel mit 5 Milliliter Wasser vermengt, dann mit einem Glasstab in Bleistift Durchmessergröße möglichst zerstört, dass eben aus dem Darm die möglicherweise die Sporen austreten können. Und von dort wird dann ein Tropfen genommen und auf ein Deckglas gegeben, mit einem Deckblatt zugedeckt und dann im Mikroskop eben angeschaut. Und da schaut man mehrere Gesichtsfelder an, ob man eben Sporen sieht oder nicht, bei 200-facher Vergrößerung einmal. Und dann, wenn man irgendwelche verdächtigen Objekte sieht, in der 400-fachen Vergrößerung. Und ist es eindeutig, ist da, ist nicht da, wenn da, es, dann erkrankt? Oder ist es immer da zu einer bestimmten Menge? Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal findet man nur vereinzelt Sporen und dann wieder eben sehr viele. Und wenn man sich unsicher ist, es gibt Hefen, die zum Beispiel so ähnlich ausschauen oder eben andere Gebilde, dann macht man eine PCR, beziehungsweise um festzustellen, ob es sich jetzt um diese Nosema apis oder Nosema cerane handelt, macht man auch eine PCR zur Artunterscheidung, weil das optisch sehr schwierig ist oder bei Mischinfektionen. Die zwei schauen sich sehr ähnlich, die Nosema apis ist eher regelmäßig geformt. Die Nosema Cerane ist etwas zugespitzt an den Polen, etwas kleiner, aber das ist wirklich also sehr schwierig, nur optisch die beiden zu unterscheiden. Also da geht man auf die DNA. Da geht man wieder auf das zurück. Ja, das können wir auch eben. Ja, die solche Untersuchungen führen wir eben auch durch. Und wenn es ein Wurm ist, ist es eine Wachsmotte, wenn man was ganz was Großes ja, sieht. Ja, im besten Fall hoffentlich eben, da muss man eben schauen, ist es wirklich ein Wurm, eine Raupe, die sich fortbewegt, so eben die hat im Bauchbeinchen zusätzliche und dass es sich nicht um eine Larve von dem kleinen Bienenstockkäfer handelt, der nur drei Beinpaare beim Kopf hat, weil es eben ein Käfer ist, eine Käferlarve ist. Aha, und, das merken wir uns. Ja. Also wenn jedes Segment ein Beinpaar hat, dann ist es eine Raupe, dann ist es die Raupe passend zur Wachsmotte, ärgerlich, aber nichts gravierend Schlimmes. Ja. Wenn drei Beinpaare vorne, dann ist es die Käferlarve und dann sollten wir anrufen. Wen ruft man dann an? Also den Bienenwart den Gesundheitswart des eigenen Vereins? Naja, ich würde sagen, einmal am schnellsten die Probe sichern, die Verdachtsprobe, also abtöten, in einen Sackerl geben. Am besten durch Einfrieren. Also in irgendein Gefäß geben, das dicht schließt, wo das nicht entschlüpfen kann und dann einfrieren für über Nacht und so. Und also sobald man es gesichert hat, dann anrufen, vielleicht bei uns. Und die Einsendung sollte aber dann über die Bezirkshauptmannschaft, eben über die Veterinärabteilung oder übers Magistrat erfolgen. Da geht man dann dorthin? Oder man sagt es dem Bienensachverständigen oder ruft die an und sagt, ob sie einen Bienensachverständigen vorbeischicken können. Der kommt dann auch vorbei und holt es. Und der kann im Auftrag der BH eben Proben nehmen und der kann das abholen und dann ist eben die Untersuchung kostenlos. Und alles, was über diese amtliche Schiene geht, ist eben kostenlos. Und ich muss mich da auch nicht vor Strafen fürchten? Nein, überhaupt nicht. Also bei all diesen Krankheiten ist es also meist so, es ist nie die persönliche Schuld von einem Imker. Die Bienen fliegen hin, wo sie wollen, können sich eben Krankheiten, gerade ein starkes Volk kann ein schwaches, krankes Volk ausrauben oder dorthin fliegen. Es ist ja erwiesen, dass ein gewisser Verflug innerhalb des Standes und eben auch über weitere Strecken erfolgt. Also das Einzige, wo der Imker schon einen gewissen Einfluss hat, ist eben der Varroa-Befall. Natürlich gibt es da auch eine Reinfektion, wenn irgendwelche Nachbarimkern sozusagen da nicht so dahinter sind bei der Varroa-Bekämpfung, aber im Prinzip kann er natürlich durch den natürlichen Milbenabfall das kontrollieren, ob die Behandlung gewirkt hat oder ob eine Reinfektion vielleicht stattgefunden hat, dass er noch einmal, obwohl trotz guter Behandlung, noch einmal behandeln muss. Und Hygiene allgemein und ist natürlich dann auch. Wobei, ich kann mir schon ein Gebiet vorstellen, wo man dann nicht so gerne das anzeigt, ist, wenn man zur Varroa-Behandlung Mittel verwendet, die nicht genehmigt sind. Weil da, wenn dann nämlich wer kommt und nachschaut dann in meinen Büchern, wie ich behandelt habe, dann muss ich mich ja doch fürchten vor Strafen. Und das wäre ja dann doch ein Grund, lieber nicht anzurufen und das irgendwie geheim einzuschicken. Gibt es auch sowas, so wie heißt denn das? Anonyme Einsendungen? Eigentlich über den Amtstierarzt kommen natürlich Einsendungen, wo wir nicht den Namen des Imkers wissen, wo die Koordinaten oder irgendwas angegeben ist. Also, gut, das müssen wir nicht wissen. Aber da haben wir unsere Zahl und auf die können wir uns berufen. Aber wenn jetzt was ganz Anonymes kommt, wen sollen wir antworten oder mit dem fangen wir eigentlich gar nichts an. Eine Babyklappe, reinwirft und sagt und dann. Da ist Verdacht auf irgendwas. Aha, ja. Aber da werde ich eine eigene Folge mit einem Sachverständigen machen, weil das ist eigentlich ganz interessant, diese Fragen über die praktische Arbeit, wie das vor Ort geht. Genau. Und ich denke, gerade Österreich ist ja auch so ein Spezialist für den Graubereich in gewisser Weise. Immer bei der Imkerei gibt es nicht allzu viel, aber es gibt ja dann doch diese Stellen, wo man dann ein bisschen unsicher wird. Ja aber gerade bei der Varroa-Bekämpfung ist jetzt seit September wieder ein Mittel zugelassen, das Biooxal von der Firma Life. Es kommen laufend Präparate dazu oder man kann eben auch über den Tierarzt auch ein Mittel anfordern bei Therapienotstand aus dem Ausland, das im Ausland zugelassen ist. Ich habe jetzt gerade mit unserer Kleintierärztin von der Straße gegenüber gesprochen, wo wir unseren Hund zum Impfen hinbringen, ob sie so eine Tierärztin wird, die sich dann auch für Bienen eben zuständig erklärt. Und sie hat gesagt, nein, eher nicht, das ist nicht ihrs. Ja, aber das ist jetzt gut angelaufen, dieses Modul auf der tierärztlichen, auf der Veterinärmedizinischen Universität, eben diese Ausbildung ja, zum Facharzt für Bienen, wo der Dr. Mosbikower auch als Lehrender sozusagen. Oder und Spezialist auch für die Varroa-Milbe hier von der AGES auch lehrt. Ja, wir hatten dann praktisch diese Suche nach den Sporen, also über das Lichtmikroskop. Und wenn es zum Beispiel amerikanische Faulbrot ist, dann schickt man ja nicht Bienen ein, sondern Futterkranzprobe, glaube ich, heißt das. Ja, also man über die Futterkranzprobe kann man einsenden, das kann der Imker privat machen. Das ist sozusagen ein Privatauftrag. Ja. Das ist auch, wenn es von der Bezirkshauptmannschaft eingesendet wird, werden die Kosten nicht übernommen von der Behörde, sondern das muss der Imker. Aber es gibt da die Möglichkeit, über diese Sonderrichtlinie einen geförderten Tarif zu bekommen. Und der Imker muss nur den Selbstbehalt bezahlen. Das sind jetzt, ich glaube, rund 14 Euro pro Probe. Und da müsste man, wenn man es gescheit macht, jedes Volk eigentlich? Also man kann Sammelproben bis zu 6 Völkern machen. Also mehr ist dann auf keinen Fall sinnvoll. Je genauer ist es schon, wenn es Einzelvölker sind, aber man muss jetzt nicht wirklich jedes Volk extra untersuchen. Und was macht man dann? Dann nimmt man vom Brot praktisch ein Stückel Brot. Also man nimmt den Futterkranz, nimmt man von einer Brutwabe, also wo ein Brutnest in der Mitte ist und der Futterkranz oben oder rundum, also eingelagerter Honig, am besten eben verdeckelt, und er sollte eben nicht von einer Wabe stammen, wo eben Brut vorhanden ist. Da ist die Aussagekraft einfach am größten. Und was brauchen Sie da? Also praktisch nur das Futter, praktisch, wo der Honig verdeckelt ist, oder auch die Brut? Nein, also bei der Einsendung brauche ich nur den Futterkranz. Und wie viel? So eine Handvoll oder? Es würde genügen, wenn es ein paar Esslöffel sind. Okay. Also man braucht dann im Endeffekt 10 Gramm für die echte Analyse, aber da ist natürlich viel Wachs und alles Mögliche dabei. Und die Tendenz ist, dass die Imker schon manchmal sehr sparsam sind. Und man zerstört auch die Wabe. Nicht? Entweder man schneidet den Futterkranz ein Stückchen raus oder man tut mit einem Einweglöffel den Honig sozusagen abschaben, die verdeckelten Futterzellen. Und dadurch ist natürlich die Wabe ein bisschen unschön danach. Aber die reparieren das eh immer sehr aber viel, die Bienen. Aber es sollte nicht das Problem sein. Und was machst du dann mit so einer Probe? Wie geht das dann weiter? Ja, das wird eben mit Wasser verdünnt, dieser Honig, dann im Wasserbad bei 90 Grad erhitzt, damit eben im Bienenvolk sind ja sehr viele Bakterien. Und die meisten Bakterien werden dadurch abgetötet. Und es bleiben nur diese sporenbildenden Bakterien übrig und im Idealfall eben keine, wenn keine Sporen vorhanden sind, oder die Sporen von der amerikanischen Faulbrut, die halten diese Hitze aus und keimen dann aus. Und also aus diesem Honig-Wasser-Gemisch werden dann Columbia-Blutagerplatten beimpft. Das ist ein Material, auf dem Bakterien besonders gut wachsen. Ja, und dann ist ja universal, jetzt kein Spezial. In so einer Petrischale. In einer Petrischale. Nährboden, genau. Ja. Okay. Und dann macht es ein Muster drauf. Und ja, da wird dann eine gewisse Menge aufgetragen und dann ausgespatelt, also auf den Nährboden verteilt und dann im Brutschrank bei 37 Grad zuerst für 3 Tage bebrütet und dann für 6 Tage. Also Kontrolle ist nach 3 und nach 6 Tagen. Wird nach verdächtigen Kolonien Ausschau gehalten. Die sind der Bene Bacillus larvae sehr langsam wachsendes Bakterium und hat eine charakteristische Form. Also man nennt es, die Sporen, die dann auskämen, bilden eine Bakterienkolonie, nennt man das. Dann man kann dann schauen, wie viele Bakterienkolonien sind ausgekämmt. Und die schauen typisch aus? Und die schauen eben typisch aus, auch nicht alle gleich, weil es verschiedene Genotypen gibt. Farblich unterschiedlich und auch von der Struktur her üblich. Also es gibt so grau-grisliche und dann gibt es auch orange-glänzende mehr. Also es gibt da verschiedene Typen, aber durch Erfahrung weiß man es dann schon. Und außerdem wird dann angeschlossen noch ein biochemisches Verfahren, der Katalase-Test. Also man nimmt einen Teil von dieser Bakterienkolonie, die da gewachsen ist, und gibt den Katalase-Reagenz zu, schaut, ob das reagiert, ob das aufschäumt oder nicht. Es darf nicht aufschäumen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bakterien, die man noch finden würde, die noch sporenbildend sind. Die anderen Bacillus-Arten sind meistens Katalase-positiv. Und da kann man mal schon auch Erfahrung sammeln oder mal unterscheiden, ist das jetzt wirklich eine verdächtige Kolonie oder nicht. Mhm. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist eine verdächtige, dann wird diese überimpft in einen selbstgemachten Columbia-Blut-Schrägagar. Das heißt, es ist ein Röhrchen, in dem der Agar schräg ausgegossen wird. Mhm. Der wird im Kühlschrank aufbewahrt, bildet eine Flüssigkeitsphase im unteren Teil. Und diese Flüssigkeitsphase beimpft man mit der verdächtigen Kolonie und streicht es dann auf der Schrägfläche zickzackmäßig aus. Jetzt bin ich aber gespannt, warum? So, warum streicht man das so aus? Warum jetzt? Wofür macht man damit das? Damit man also sieht, dass das sozusagen der gewollte Ausstrich ist und nicht irgendeine Verunreinigung, die vielleicht da hineingefallen ist. Aber warum macht man das nicht wieder in einer flachen Petrischale? Warum jetzt dieser ansteigenden? Ja, weil diese Flüssigkeitsphase sich nur in diesem Schrägen bildet. Der Agar, die Platte bleibt sozusagen, ist nicht feucht, die bleibt immer trocken und man braucht also eine Flüssigkeitsphase, damit das Ganze. Weil in dieser Flüssigkeitsphase tun sich diese Bakterienkolonie auf der Agarplatte sind Stäbchen hauptsächlich. Mhm. Und diese Stäbchen überimpft man. Und in dieser Flüssigkeitsphase wandeln sie sich in Sporen um. Schau dir das an. Also bei ungünstigen Lebensbedingungen wandeln sie sich in Sporen um. Ja klar, das ist eigentlich der Sinn der Spore. Der Spore, dass sie möglichst lang am Leben bleiben will. Und da, die kann dann eben, wenn es wieder für sie günstig ist, keimt sie wieder aus und vermehrt sich als Stäbchenform durch Teilung. Mhm. Daher in diesem Röhrchen, wo er Flüssigkeitsphase ist und daher hat man es in der Form, die sie nicht also mit Sporen ist und in der echten, in der lebenden Form. Ja, und jetzt sind wir noch immer nicht fertig. Okay, jetzt kommt noch ein dritter Schritt, eine Färbung durch eine Nikosinlösung. Man entnimmt dann nach 2 bis 3 Tagen dieser Flüssigkeitsphase einen Tropfen, färbt den am Deckglas wieder mit Nikosin und schaut im Mikroskop an, ob Geiselzöpfe vorhanden sind. Weil bei dieser Umwandlung von Stäbchen in Sporen werfen die begeiselten Stäbchen diese Geiseln, die sie zur Fortbewegung haben, ab und die legen sich dann in einem charakteristischen Muster aneinander und das nennt man dann Geiselzopf. Mhm. Ja. Ja, und das sieht man dann im Mikroskop wieder bei 600-facher Vergrößerung. Mhm. Na, ordentlich. Und wenn alle diese Schritte erst durchlaufen sind, dann kann man sagen, das ist wirklich der Erreger der Bene Bacillus Larvae. Und auch wieder, bei dem ist es ja, nein, wenn vorhanden, dann Faulbrut. Ja, und also der Rückschluss ist, wenn man in Futterkranzproben jetzt Sporen ausgekämmt sind, dann ergeht eine Meldung an die zuständige Bezirkshauptmannschaft. Der Imker wird natürlich zuerst verständigt und es ist vorgesehen dann in diesen Guidelines, dass dann eine Standkontrolle vorgenommen wird. Es wird geschaut, ob klinische Symptome der amerikanischen Faulbrut vorhanden sind. Mhm. Und nur wenn wirklich klinische Symptome vorhanden sind, wie fadenziehende Masse, eingesunkene, löchrige Zelldeckel, eben dieser charakteristische Geruch oder in der Folge, wenn das eintrocknet, so Schorfen, die fest mit der Zellwand verbunden sind. Also das ist der einzige Schorf, der sich nicht leicht löst von der Zellwand, von der amerikanischen Faulbrut. Nur wenn man solche klinische Symptome findet, dann kann man sagen, amerikanische Faulbrut ist vorhanden. Und es kommt dann, dann kann die Behörde etwas anordnen, Sanierungsmaßnahmen. Und es wird auch dann dieser Radius von den 3 Kilometern gezogen, innerhalb von denen die alle Imker untersucht werden auf klinische Symptome. Mhm. Und das ist ja schon interessant, dass das eben dann eben sehr viel Sinn macht, ein zertifiziertes Labor zu sein, weil das ja dann die Gültigkeit nachweist, ja, behördlich auch einzuschreiten. Und das ist dann ein Bescheid und hat Konsequenzen und dann auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ja, davon leider. Wird. Das ist eben leider eben sehr arbeits- und intensiv, mhm, und eben auch materialintensiv natürlich. Mhm, aber wenn jetzt nichts nachgewiesen oder wenn keine klinischen Symptome sind, dann wird diese Standsperre aufgehoben, mhm, und dem Imker wird nur nahegelegt, freiwillig Kunstschwarmverfahren bei Jungvolkbildung zu machen. Zu sanieren, also sagt zu man einer, dann. Zu sanieren, mhm, im weitesten Sinne, aber jetzt nicht mit der Keule vom Amtstierarzt, sondern freiwillig, und es muss nicht auf einmal passieren. Mhm. Aber je schneller er diese Sporen herausbringt aus dem Volk, umso sinnvoller ist es. Dieses Kunstschwarmverfahren macht ja faktisch das natürliche Schwarmverfahren, ahmt es nach, was ja auch den Sinn hat, dass die Brut und die belasteten Futtervorräte oder im Volk bleiben und die Bienen ausschwärmen und die meisten Erreger, mhm, eben, mhm, dadurch verlieren. Aber da ist es auch praktisch so eine Schadschwelle. Also man kann mit amerikanischen Faulbrut, praktisch mit den Sporen, kann man auch schon noch leben und eben sanieren. Das heißt nicht, dass dann schon das Problem voll dampft. Ja, ja. Es ist nur so eben, dass je nach Genotyp von dem Peinebacillus larvae die Symptome schneller oder langsamer oder leichter entdeckt werden. Mhm. Das ist, kann manchmal ein Problem sein, weil der Imker das dann eben zu spät entdeckt, wenn das schon wirklich sehr lückenhaft, mhm, ist. Bei diesem Eric-2-Typ ist faktisch nur das lückenhafte Brutnest wirklich das Auffallende, mhm, weil da die infizierten Larven vor dem Verdeckeln schon absterben, von den Bienen erkannt werden und ausgeräumt werden. Daher bleiben nur diese Lücken übrig. Mhm. Und beim Eric-Typ 1 ist es leichter, weil das eben die infizierten Larven nach dem Verdeckeln absterben und sich da diese typische fadenziehende Masse und Schorfe, mhm, und so weiter, mhm, bilden können. Und das ist einfach viel augenscheinlicher. Weil es gibt ja auch sonst immer wieder kleine Lücken im Brutnest, glaube ich, zum Erwärmen. Wärmen zum Beispiel. Ja. Also nicht jede Lücke ist jetzt natürlich ein Anzeichen dafür, das, mhm, ist klar. Aber das ist die Problematik. Mhm. Mhm. Verstehe. Da gibt es ja auch noch die Kalkbrut. Ja. Das ist aber nichts, das ist auch wieder so ein eher Stress. Ja, also Zustand. Auch ein Fakt, mit durch verschiedene Faktoren begünstigte Krankheit, wo der Imker eben auch sehr viel einwirken kann, mhm, beziehungsweise wenn er sie wirklich hat, auch durch Hygiene, durch Entnahme der stark befallenen Waben, die, mhm, wieder eindämmen kann, oder Königinnenwechsel. Es sind auch verschiedene genetische, mhm, Voraussetzungen, dass die Krankheit eher auftritt oder, mhm, nicht, also kalkbrutresistent die Königinnen eher sind. Was ist da die Ursache? Das ist ein Pilz, mhm, und der wird eben auch entweder durch den Mund aufgenommen, diese auch wieder Pilzsporen, aber in diesmal von einem Pilz die Sporen, mhm, und oder auch durch die Haut die Larven infizieren können. Und dieses Myzel, diese Pilzfäden durchwachsen den ganzen Madenkörper. Und am Ende bleibt eben eine Kalkbrutmumie, nennt, mhm, man das eben, übrig, die, wo man noch die Körpersegmentierung sieht, mhm, etwas. Man sieht also so ein kleines Kopferl faktisch und, mhm, diese Körpersegmentierung, mhm, noch. So grau auch. Ja, mhm, und wenn männliche und weibliche Pilzhyphen zusammengewachsen sind, dann erzeugen sich Fruchtkörper, diese Sporangien. Das ist dieses graue, schwarze oder grüne. Das sind kleine... Das Verschimmelte praktisch. Ja, kleine Köpfchen, Fruchtkörper, die wieder Ballen enthalten, und die enthalten wieder die Sporen. Mhm. Und das kann man eben auch im Mikroskop sehen. Diese Fruchtkörper sind ganz einzigartig, eben auch im Reich der Pilze, nämlich die haben eine ledrige Hülle, also sind kugelig und haben eine ledrige Hülle. Mhm. Und wenn die platzt, kommen dann die Sporen, Ballen und die Sporen heraus und das kann man im Mikroskop sehr gut sehen. Mhm. Ein normaler Schimmel wäre eben diese Gießkannenform eben ganz anders. Mhm. Dadurch kann man dann auch einen Pollenschimmel unterscheiden. Oder der Pollenschimmel, der auftritt, der hat eher eben keine Segmentierung und eine sechseckige Form. Der bildet faktisch die Wabenform ab. Der Pollenschimmel, der praktisch, wenn eine verschimmelte Polle irgendwo... Ja, wenn der Pollen, das Bienenbrot, also das eingelagerte... Schimmelig wird. Wenn ja nicht mehr, wenn das vielleicht vernachlässigt worden ist oder abgestorben ist oder... bei Feuchtigkeit. Ja. Ich hatte so ein Volk, einen Ableger, und da war die Kalkbrut eben, und ich habe als Anfänger noch nicht gewusst, habe dann sehr schnell nachgeschaut und gefragt. Und das räumen die Bienen ja selbst dann raus und da liegen dann vor der Beute. Als erstes Mal dachte ich, das ist so wie Mäusekot irgendwie, also ist irgendein Tier, das da herum. Und dann war es aber eigentlich klar, dass das, und das hat sich dann wieder beruhigt, gestoppt, hat auch die Königin gewechselt, das Volk sehr viel in Ruhe gelassen und alles ist wieder gut. Ja, Gott sei Dank, ja. Also in letzter Zeit sind nicht wirklich gravierende Fälle von Kalkbrut zumindest zu uns gedrungen oder es dürfte jetzt im Moment nicht das große Problem sein. Mhm. Verstehe. Dann haben wir eigentlich so einen Überblick jetzt bekommen, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alle angesprochen. Die Haupterkrankungen, außer exotische Erkrankungen. Also von der Tropilelapsmilbe muss man sich nicht fürchten, weil die braucht eine durchgehende Brut, damit sie überhaupt den Winter überleben kann. Mhm. Und also die ist jetzt sicherlich nicht im Anmarsch. Und die durchgängige Brut nicht standardmäßig in allen Jahren? Ja, nicht bei uns. Und in allen Bundesgebieten zumindest nicht. Interessant ist auch für mich zu hören praktisch, dass ihr nicht nur diese Untersuchungen macht, wenn euch jemand eine Probe schickt, sondern dass ihr auch Projekte macht. Und da habt ihr natürlich sicher viel Kontakt, national, international und immer wieder eigentlich Fragestellungen, die man da in diesen Projekten, denen man nachgeht. Also sehr viel Forschungsanteil eigentlich dabei auch. Im Moment ja durch dieses große Projekt eben, Zukunft Biene. Zukunft Biene. Also da eben wo 3 große Bereiche sind eben diese Monitoring von den 20 Bienenstöcken, 200 Bienenständen österreichweit und dann ein Teil, der sich mit Vergiftungsverdachtfällen befasst und dann der dritte Teil nennt sich das CSI Pollen, wo der Pollen gesammelt wird und von unseren Lunzer Kollegen untersucht wird, also welche Pollen nachweisbar sind. Also die Vielfalt oder vielleicht die Einfalt, je nachdem, was da halt ist und Springkraut und jetzt im Herbst, ja. Wir sind beim Botanischen Garten mit unseren Bienen, so gesehen ist es da sehr aufregend, was dann verschiedene Pollen daherkommen. Ja, das glaube ich, ist dann eine Herausforderung bei der Bestimmung. Ich denke auch. Weil ich glaube, da ist es sinnvoll, wenn man da ein paar Mal durchgeht und schaut, welche Pflanzen überhaupt da wachsen. Und eben unsere Kollegen nehmen Pflanzenproben und gezielt den Pollen, dass sie Vergleichspräparate haben. Mhm. Da gibt es dann im Internet das PoNet, nennt sich das, wo man aufgrund verschiedener Kriterien und Größen auch schauen kann, welcher Pollen da in Frage kommt, wenn man das im Mikroskop sieht. Es ist auch jetzt verblüffend zu sehen, jetzt Mitte September, wie viel eigentlich die Bienen derzeit an Pollen hereintragen und auch wie unterschiedlich von den Farben her. Schaut wunderschön aus gerade auch. Stand. Ja, da haben sie ein Glück eben mit dem Stand. Wir hören eben gerade, dass eben viele Imker eher zu wenig Pollen im Moment haben, weil es doch ein sehr trockener Sommer war. Mhm. Und da sind sehr viele Standorte leiden da schon heuer darunter. Aber ich habe so den Eindruck jetzt, also es war zwar sehr heiß im Sommer, aber jetzt hat es immer wieder auch geregnet. Ich finde, das Wetter fühlt sich ganz gut an. Ja, heute in letzter Zeit schon. Ja. Mhm, aber im Sommer war es halt relativ... Irmgard, ich hätte noch eine Frage. Wie bist denn du eigentlich zu diesem Gebiet gekommen? Also was ist da nach dem Gymnasium, schätze ich mal, passiert? In welchem Bereich hast du dich ausgebildet? Ja, ich habe dann auf der Universität im Biologie studiert, Hauptfach Zoologie, Nebenfach Botanik. Ja. Und bin dann eher auf die Ökologie gekommen am Ende des Studiums und auf Insekten. Mhm. Und dann war der Schritt zu den Bienen nicht mehr so weit, sagen wir. Mhm. Verstehe. Und du hast selbst keine Bienen, obwohl du so viel drüber weißt? Ja, aber nein, im Moment noch nicht, aber vielleicht wird es, ja. Deine Tasse, die du da hast am Schreibtisch, Honey All Over. Ja. Das ist von einem. Ein Geburtstagsgeschenk von meinen Kolleginnen. Wahnsinn. Ja, Bienen überall. Bienen überall, genau. Ja, ich glaube, wir haben einen wunderschönen Einblick bekommen in diese Arbeit. Jetzt nicht die Honiganalyse, sondern die Bienenanalyse und die Krankheiten, weil die Gesundheit kann man ja eigentlich nicht analysieren, da ist ja immer alles in Ordnung. Also eigentlich seid ihr immer froh über Negativproben. Ja, natürlich sehen wir lieber gesunde Bienen, genau. Aber Bienengesundheit ist sicher eine der Säulen auch für Bienenschutz, weil nur gesunde Bienen können Bestäubungsleistungen und alles andere erbringen und Erträge erbringen, Honig und Pollen und so weiter. Und Bienen, die nicht krank sind, und die Krankheit kann man eben bestimmen, sind dann eben gesunde Bienen. So muss man das sagen. Genau. Ja, ja. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ja. Und ich finde es wirklich faszinierend, in welchem Detail man da es da Menschen gibt, die da arbeiten an unseren Bienen. Dankeschön. Jetzt noch der Korrespondentenbericht. Was ist los an den Ständen draußen? Wir haben Mitte September 2015 und Florian aus Oberösterreich berichtet. Mein Name ist Florian Hochhauser. Ja. Ich bin 23 Jahre alt, studiere jetzt an der BOKU, also das Bachelorstudium Agrarwissenschaft habe ich jetzt abgeschlossen. Und jetzt fange ich an den Master in Nutzpflanzenwissenschaft. Ja. Und ich habe letztes Jahr eigentlich mit Imkerei begonnen, einmal mit einem Volk. Das ist leider eingegangen wegen Varroa. Und heuer habe ich mir gedacht, ich fange gleich mit 3 Völkern wieder an. Ja. Und dann kann ich mir auch die Jungimkerförderung noch holen. Und sind schon jetzt eingefüttert? Also wir haben jetzt Mitte September. Das sollte schon alles Futter drinnen sein. Genau. Vor 4 Tagen habe ich jetzt eingefüttert und jetzt kommt mein Imkerpartner und dann schauen wir uns das mal an, ob das funktioniert hat. Von der Varroa schaut sie heuer eh gut aus, was man so rundherum hört. Naja, besser wie letztes Jahr, aber optimal auch nicht. Für das, dass es 3 Kunstschwärme sind, die ich eigentlich Mitte Juli bekommen habe, ist doch zu viel da eigentlich. Aha. Ich musste schon noch behandeln. Du bist in Oberösterreich? Ja. Mit deinen Bienen. Und die Kunstschwärme, die kriegt man ja schon Varroa behandelt. Ja, eigentlich schon. Darum wundert es mich, dass der Befall jetzt eigentlich doch relativ stark war. Ja, wie bist denn du eigentlich zur Imkerei gekommen, wenn ich nur fragen darf? Ich habe da einen guten Freund von mir, da haben wir uns mal beim Friseur getroffen und er hat von seinen Bienen erzählt und ich habe gesagt, ja, das würde mich auch interessieren. Und sein Opa ist der Imker und er hat ihm eigentlich immer geholfen. Aha. Und jetzt haben wir gemeinsam den Kurs besucht und ja, jetzt habe ich halt dann einfach damit angefangen. Und das genau eben mit einem Volk, das ist, hört man immer wieder, dass es eben recht schwierig ist, weil wenn was schief geht, ist das eine Volk weg. Genau. Ich habe das Volk vom Verein bekommen, zu dem ich auch beigetreten bin, als Stadt. Ja, welcher Verein ist es? Wir sind Ottnang, Manning, Ungenach und Arzbach, Hausruckviertel. Und dort hast du praktisch ein Volk als Staat gekriegt und das hat eben nicht ausgereicht, wirklich zu starten, weil es eben Varroa. Es waren eigentlich nur ein Brutableger, den ich bekommen habe. Ja. Und es war vom alten Vereinsvorstand. Ja. Der ist leider verstorben. Ja. Und die waren eigentlich schon, also als Brutableger, ziemlich stark mit Varroa belastet. Wahrscheinlich hätte ich konsequenterweise die erste Brut komplett entfernen müssen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich habe dann mit Ameisensäure behandelt. Mhm. Und da es so viel war, habe ich natürlich relativ viel eingesetzt und jetzt kann ich es mir eigentlich aussuchen, ob sie an meiner Behandlung eingegangen sind oder an der Rolle. Oh mein Gott. Sag Florian, du warst ja auch im Ausland und hast dort Bienen oder Imkern über die Schulter geschaut. Ich war in Kirgisistan, das ist in Zentralasien, nämlich westlich von China und östlich von Usbekistan und nördlich von Tadschikistan. Steppe? Ja, ziemlich viel ist Steppe in diesem Land, also ist ein richtiges Nomadenvolk. Und die haben Bienen? Ja, die haben Bienen. Imker sieht man meistens, die fahren herum, also mit so Einachsern, da haben sie eigentlich teilweise 30, 40 Völker oder mehr drauf. Ja. Also das war vom Studium aus eine botanisch-ökologische Exkursion. Ich habe mir einfach gedacht, das ist spannend und bin einfach mitgefahren. Ein spannendes Programm und wir sind zu einem Imker einmal direkt gefahren. Alle Völker hat er uns gezeigt und zwar sind eigentlich die Völker, soweit ich es gesehen habe, also ich habe circa 6 Stände gesehen im Ganzen und halt bei dem einen Imker, da war auch der Imker dabei, das waren eigentlich alles Kanikerbienen. Und der Imker hat uns gesagt, dass er seine aus Deutschland importiert hat, das sind Kanika der Sklena-Linie. Ah, verstehe. Soweit ich das gesehen habe, dürften das eigentlich fast alle Imker dort. Also es ist ja überall Kanika, die wäre ja natürlicherweise nicht dort. Ja, ja. Ja. Soweit ich gesehen habe, hatten alle Styroporbalken und zwar also Dadernblatt. Aha. Und was mich verwundert hat, war, dass bei 2 Ständen habe ich gesehen, die hatten auf allen 4 Seiten kleine Löcher, wo sie reinfliegen konnten. Ja. Also nicht eins vorne, sondern auf allen 4 Seiten irgendwie ein rundes Loch, wo ein paar Bienen gleichzeitig rauskommen konnten. Stimmt, ist ja eigentlich auch nicht Gott gegeben, dass die Bienen eigentlich immer auf eine Richtung raus müssten. Und hast du Honig auch gesehen dort, das angeboten wird zum Verkauf? Wobei der ganz rustikal angeboten wird in Plastikflaschen. Also so praktisch wie möglich. Ja, da wird dann einfach, die haben eine Waage mit, da nutzen wir einfach das Gewicht und nachdem wird dann bezahlt. Ja, und das waren die 17. Bienengespräche zum Thema Laborarbeit. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich und ich bedanke mich fürs Zuhören.